setzt eigentlich ihren Beitrag zum Kongress Ungleichheit der Geschlechter 1987 in Rio fest, dass der libertäre Feminismus bislang lediglich eine Hypothese sei, die erst noch ausgearbeitet werden müsse. Und daher auch der Titel dieser Veranstaltung, Anarcho-Feminismus, ein Ansatz, der noch ausgearbeitet werden muss. Provokativ behaupte ich jetzt einfach mal, dass bis heute die Vertreterinnen des Anarcho-Feminismus um seine solche Ausarbeitung schuldig geblieben sind. Ja, und ich lasse mich aber gern des Besseren belehren in der nachfolgenden Diskussion. Ja, unser Vortrag ist so aufgebaut, dass wir euch zuerst, also im ersten Teil, historische Ansätze aufzeigen, also Emma Goldman vorstellen, Louise Michel, die Gruppe Mujeres Libres und dann auch unbekanntere Frauen wie Virginie Barbe oder André Leo. Dann gibt es eine Pause von etwa 10 Minuten und dann im zweiten Teil werden wir euch neuere theoretische Ansätze, leider halt vorwiegend nur aus den 80er Jahren, vorstellen, wie zum Beispiel von Rosella Di Leo oder Jeanne Piel. Und es werden dann da auch offene Fragen und Widersprüche aufgezeigt. Und nicht zuletzt soll der Exkurs, der dann nach der Pause noch kommt, zu Judy Butler eine Perspektive auf neuere feministische Diskussion eröffnen. Also, und wir werden dann eben vor der Judy Butler eine Pause machen und nachher nach der Judy Butler gleich die Diskussion eröffnen. Es wird ein bisschen langer Vortrag, aber ich hoffe, ihr langweilt euch nicht. Ja, und wir hoffen auch, dass wir mit unserem Vortrag eine Basis erarbeitet haben, die nicht nur nach unserem Vortrag zu spannenden Diskussionen führt, sondern auch nach heute Abend einen Beitrag zur Diskussion im Allgemeinen über Anarcho-Feminismus darstellen wird. Eben die ungekürzten Vortragsteile findet ihr in dieser Broschüre. Ja, also ich werde euch zuallererst jetzt so ganz einführend so einen ganz kurzen Überblick über den Feminismus und seine Geschichte geben. Und da vielleicht zuallererst noch vor dem, zum allgemeinen Verständnis des Feminismus, ist die Entstehung der Trennung von öffentlich und privat sehr wichtig, daher ein kurzer historischer Abriss. Schon Aristoteles, ein griechischer Philosoph, der auch heute noch wichtig ist für die politische Philosophie, machte einen Unterschied zwischen Oikos und Polis. Also Oikos, das heißt heute Ökonomie, und Polis, Politik. Und er trennt eigentlich zwischen Hausgemeinschaft und Staatsgemeinschaft, die absolut voneinander getrennt sind. Und nur der Mann verkehrt eigentlich in beiden. Also die Frau ist, kommt also, war schon da eigentlich in der Hausgemeinschaft tätig und hatte keinen Zugang zur Politik. Mit der Bildung der Nationalstaaten im 18. Jahrhundert ging dann eine Entfamilisierung der Politik einher. Die Politik wurde nun nicht mehr durch Verwandtschaftsbeziehungen definiert. Und hier wurde dann später die Herrschaftslegitimierung des Staates zum Thema der feministischen Philosophie. Mit der Industrialisierung ging dann eine Entfamilisierung der Ökonomie einher und es bildete sich die bürgerliche Gesellschaft, welche zwei Arbeitstypen, die Produktion und die Reproduktion, trennt. Während die Produktion, also die Herstellung materieller neuer Dinge, entlöhnt ist, gibt für die Reproduktion, also Hausarbeit, Kindererziehung, Lebensunterhaltung, Aufrechterhalten der Ehe und der Familie und so weiter, keinen Lohn. Es wurden so eigentlich schon in der Geschichte immer diese zwei Arbeitstypen getrennt, also zwei Lebenssphären, öffentlich, Staat und Wirtschaft und privat, Familie. Und der Mann galt dann eigentlich die ganze Geschichte durch als Akteur, der diese beiden Sphären vereint. So, und in diesem Zusammenhang dann, im 18. und 19. Jahrhundert, so um die Französische Revolution herum, entstand dann eine Frauenbewegung, die als erste Welle des Feminismus bezeichnet wird. Die Forderungen der Feministin in der ersten Welle waren gleiche Rechte, gleiche Arbeitsbedingungen, Bildungsgleichheit und das Wahlrecht für Frauen. Und sie forderten also ökonomische, rechtliche, berufliche und politische Gleichheit. Später dann forderten sie zum Beispiel die Abschaffung der Sklaverei mit der Begründung, die Frauen seien die Hüterinnen der Moral. Also die Legitimation für diese Forderungen wurden aus der Frauenrolle selbst herausgegriffen und die gesellschaftlichen Zuschreibungen, was eine Frau sei, wurden aufgenommen, um mit ihm zu argumentieren, und es gab keine Kritik an der Trennung zwischen öffentlich und privat. Eine zweite Welle des Feminismus gab es dann in den 1960er und 70er Jahren. Und da waren die Hauptthemen, also die drehten sich dann um die weibliche Erfahrungswelt. Und diese sollte eben eine Stimme bekommen in die Bildung von Wissen, also Wissenschaft, und die Gestaltung von Politik einfließen. Viele Ziele der ersten Welle bezüglich Gleichheit, also ökonomisch, also ja, ökonomisch ist heute nicht klar, also beruflich, politisch so, einige Ziele waren da erreicht und die Frau konnte sich nun den Unterschieden widmen. Die Differenz wurde betont, wobei jedoch keine natürliche Differenz gemeint war, sondern eine sozial konstruierte. Die zweite Welle führte dann auch die Unterscheidung zwischen Sex und Gender ein. Also Sex meint das natürliche biologische Geschlecht und Gender meint das konstruierte soziale Geschlecht. Themen waren zum Beispiel Abtreibung, Pornografie, Mutterschaft, Psychoanalyse, also hier wurde Freud scharf kritisiert, soziale Theorien und auch Fragen wie, wie entstehen eigentlich Vorstellungen von Männlichkeit bzw. Weiblichkeit? Und was sind die Unterschiede zwischen Mann und Frau in Herrschaftsverhältnissen? Das politische Verständnis wurde dann auch erweitert um das Schlagwort, das Private ist politisch. Die zweite Welle berief sich mehrheitlich auf bereits bestehende Theorien, wie zum Beispiel von Simone de Beauvoir, welche das Buch Das andere Geschlecht geschrieben hat, 1949, und Firestone, Marcuse und Marx. Dann in den 1990er Jahren gab es dann eine dritte Welle des Feminismus, oder gibt es heute noch, und hier spielt Judith Butler eine sehr wichtige Rolle. Von ihr werden wir später noch hören. Der Grundgedanke der dritten Welle war oder ist die Aufhebung der Kategorie Sex und Gender, denn bei der Kategorie Sex wird eine biologische Differenz angenommen, die für die dritte Welle ebenfalls sozial konstruiert ist. Die zweite Welle wird mit der Argumentation kritisiert, sie hätte sich zu sehr mit der Differenz beschäftigt und wollte somit die Weiblichkeit in Anführungszeichen aufwerten. Die dritte Welle ist gegen eine essentialistische Definition von Weiblichkeit und also mit essentialistisch ist hier die Annahme gemeint, dass es einen Kern von Weiblichkeit gibt, der nicht verändert werden kann. Ebenso wendet sich die dritte Welle gegen die Annahme einer universalen, also überall geltenden, weiblichen Identität. Sie ist auch sehr innovativ und erfindet selbst neue Theorien. Themen sind da zum Beispiel Queer oder Genderkiller und so weiter. Also meine Genossin wird euch den später noch dazu erzählen. Ja, und jetzt kurz vielleicht stelle ich euch vier Typen des Feminismus vor. Das sind vier von etlichen. Also es gibt total viele verschiedene Strömungen im Feminismus und die sind auch nicht immer ganz miteinander einverstanden. Der liberale humanistische Feminismus zum Beispiel fordert gleiche Rechte mit der Argumentation, es sei dahingestellt, ob es Differenzen zwischen den Geschlechtern gibt, sie wären jedoch nicht relevant. Familie und Staat sollen getrennt, aber gleichberechtigt angesehen werden und der Staat soll sich nicht in die Familie einmischen. Es gibt also keine grundsätzliche Kritik an der Gesellschaft oder dem System. Und der liberale Feminismus wird kritisiert mit der Feststellung, dass die Trennung von Staat und Familie keine Gleichstellung bewirken kann. Und mit der Frage, sollen Frauen etwa auch zu Männern werden, also männliche Ideale und Ziele verfolgen? Der marxistische sozialistische Feminismus. Der marxistische Feminismus geht davon aus, dass die ökonomische Freiheit zur Befreiung der Frau führt. Die Ungleichberechtigung als Nebenwiderspruch zum Hauptwiderspruch, dem Kapitalismus, wird mit dessen Beseitigung automatisch aufgelöst. Also mit der Beseitigung des Kapitalismus wird der Nebenspruch der Ungleichberechtigung automatisch aufgelöst. Die Unterdrückung der Frau wird als Unterdrückung der Klasse verstanden und die Ungleichheit gehe auf die kapitalistische Produktionsweise zurück und die Trennung von öffentlich und privat soll dann aufgehoben werden. Der marxistische Feminismus führt auch den Begriff des Patriarchats ein. Patriarchat ist griechisch und heißt Herrschaft des Vaters. Der radikale Feminismus Auf den beziehen sich auch viele Anarcho-Feministinnen. Der Radikalfeminismus will die soziale Konstruktion überwinden, die die Frau unterdrückt. Hierarchische Lebensformen wie zum Beispiel die Familie sollen überwunden werden. Er bemerkt auch, dass die Unterdrückung der Frau universal sei und Grenzen der Klasse, Kultur und Rasse etc. überschreitet. Der schwarze Feminismus oder auch Black Feminism kritisiert den weißen Mittelschichtsfeminismus. Er will die Perspektive zu anderen Differenzen eröffnen und führt den Begriff Triple Oppression ein. Triple Oppression meint eigentlich die Unterdrückung aufgrund von Herkunft oder Rasse, Klasse und Geschlecht. Und nach dem schwarzen Feminismus müssen einfach alle Herrschaftsfaktoren betrachtet werden. Dann sieht hiermit schließlich mal ab, vorläufig. Also nach dem Überblick über einige Hintergründe des Feminismus kommt nun ein Beitrag zu einer legendären Figur der Arbeiterinnenwelt, zu Louise Michel. Über Louise Michel ließe sich viele Stunden etwas erzählen. Ich könnte den ganzen Abend füllen. Leider habe ich nur einige Minuten Zeit. Daher werde ich einen kurzen Einblick in ihre Tätigkeit während der Pariser Kommune 1871 geben, auf ihre antikolonistischen Überzeugungen eingehen und eine kurze Idee ihrer pädagogischen Ansichten. Als uneheliche Tochter kam Louise Michel am 29. Mai 1830 zur Welt. Sie wuchs im Haus ihres Großvaters auf und wurde zunächst Lehrerin. Ende der 1850er Jahre ging sie nach Paris, wo sie weiter als Lehrerin arbeitete. Aus Protest gegen den starken Einfluss der katholischen Kirche auf das französische Schulwesen gründete sie eigene Schulen. Sie politisierte sich, engagierte sich in verschiedenen politischen Vereinigungen für eine sozialistische Republik. Sie war aktiv in der Vereinigung La Société Démocratique de Moralisation, die es sich unter dem Deckmantel eines nichtregierungsfeindlichen Namens zur Aufgabe gemacht hatte, arbeitslosen Frauen den Weg in die Prostitution zu ersparen, indem sie für die Frauen eine Arbeit suchten. Kennzeichnend ist, dass bei Louise Michel eine echte und reale Verbundenheit mit der Masse der Unterdrückten, der Arbeiter und Arbeiterinnen, der Land- und Besitzlosen, der Entrechteten vorhanden war. Ihr radikales, entschiedenes Eintreten für eine herrschaftsfreie, anarchistisch-sozialistische Gesellschaft blieb keineswegs reduziert auf die Zeitphase der Pariser Kommune. Ihre libertäre Einstellung zeigte sich schon in ihren 1868 gestellten Forderungen, wie zum Beispiel gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Mann und Frau oder die Forderung, dass der weltliche und ganzheitliche Unterricht für alle auf Kosten des Staates erfolgen soll, sowie auch eine Nahrungsmittelentschädigung für alle Kinder während der Schuldauer auf Kosten des Staates sein sollte. Louise Michel war eine der bekanntesten und populärsten Wortführerinnen des anarchistischen Sozialismus der 80er und 90er Jahre des 19. Jahrhunderts. Ich zitiere, durch ihr rednerisches Talent erreichte sie buchstäblich Tausende von französischer und englischer Menschen, die sie dem Sozialismus zuführte. Louise Michel ist vorwiegend bekannt als eine militante Anführerin der Bataillonskämpfe während der Pariser Kommune 1871. Sie war eine der initiierenden und mittragenden Feministinnen dieser breit angelegten radikalen Widerstandsbewegung. Für die Revolution war Louise Michel auch bereit zu sterben. Sie kämpfte in vorderster Front mit. Wie durch ein Wunder wurde sie nicht verletzt und entkam in Frauenkleidung den Soldaten der Regierungstruppen. Ihre Mutter jedoch wurde abgeholt und sollte anstelle von Louise Michel hingerichtet werden. Deshalb stellte sie sich und wurde im Dezember 1871 vor ein Kriegsgericht gestellt und wegen der Komplizenschaft mit der Kommune beschuldigt und zur Verbannung nach Neukaledonien verurteilt. Bevor Louise Michel am 24. August 1873 zusammen mit zahlreichen feministischen Widerständlerinnen sowie führenden Aktivistinnen ins neukaledonische Exil deportiert wurde, verbrachte sie 20 Monate im Gefängnis. In dieser Zeit wurden ihr von der Versailler Bevölkerung die Namen La Louve Rouge und La Bonne Louise gegeben. Louise Michel reflektierte in dieser Zeit den Werdegang der Kommune, insbesondere die unterschiedlichen Verhaltensweisen der Kommunardinnen und Kampfgefährtinnen im Umgang mit Macht, Führung, Herrschaft und kam zum Resultat, dass, ich zitiere wieder, selbst die Redlichen sind sie erstmal an der Macht, in dem Maße unfähig sind, wie die Schurken schädlich. Und sie sah die Unmöglichkeit, dass je Freiheit mit einer wie auch immer gearteten Macht sich verbinden könne und dass eine Revolution, die irgendeine Regierungsform annimmt, nur ein trügerischer Schein sei, der lediglich einen Schritt zu markieren vermag. Aus den Erfahrungen mit den teilweise antifreiheitlichen Tendenzen der Kommunenregierung zog Louise Michel den Schluss, dass jede Form der Herrschaft, selbst bei besten Absichten, letztlich in Gewalt und Diktatur ableitet. So entschied sich Louise Michel auf der Überfahrt nach Neukaledonien bewusst dazu, Anarchistin zu werden. Im neukaledonischen Exil gelang es ihr, trotz repressivsten Haftbedingungen, für sich autonome Handlungsfreiräume zu erwirken. So gründete sie zum Beispiel eine Kerngruppe, in der sie anarchistische Texte, unter anderem Schriften von Bakunin und Kropotkin, studierten und über konkrete Möglichkeiten nachdachten, ich zitiere, wie die Strukturen der alten Gesellschaft zerschlagen werden können. Auch gelang es Michel nach einiger Zeit, Unterrichts- und Theatergruppen aufzubauen. Da sie die Sprache der Kanakinnen erlernt hatte, erhielt sie vom Bürgermeister den Auftrag, an einer Schule zu unterrichten. Louise Michel unterrichtete dort gemäß ihrer entwickelten freiheitlich-volksschulpädagogischen Unterrichtsmodelle. Es ging ihr aber in erster Linie nicht darum, zu unterrichten. Vor allem wollte sie die sozialrevolutionären Impulse der Kommune verfestigen. Sie verstand ihre Arbeit als bewusst antikolonialistisch, was ihr bei den anderen Mitverbannten, Kommunardinnen, wenig Sympathien einbrachte. Ihr soziales Engagement sowie ihre Bemühungen, konspirative Kontakte zu den Kanakinnen zu knüpfen, stießen im Allgemeinen auf Unverständnis. Als im Jahre 1878 zu einer Revolte der Kanakinnen kam, stimmte Louise Michel den Aufständischen zu und solidarisierte sich mit ihnen. Die entschieden antikolonialistische Einstellung von Louise Michel und ihre konspirative Unterstützung der Befreiungsimpulse der unter französischer Kolonialmacht lebenden Kanakinnen sind bedeutsame Elemente in ihrem Leben. Im Juli 1880 konnte aufgrund der Bemühungen französischer Freundinnen eine Amnestie für Louise Michel erlangt werden. Louise Michel kehrte also 1880 nach Frankreich zurück. Tausende von Pariserinnen hießen sie bei ihrer Ankunft in der französischen Hauptstadt willkommen. Louise Michel glaubte mehr als zuvor an die Anarchie und verbrachte ihre Zeit damit, Frankreich und die Nachbarländer zu durchreisen, um überall Vorträge und Kurse über die Ideen der sozialen Gerechtigkeit zu halten. Auch setzte sie ihren Kampf für die soziale Revolution und die Emanzipation der Frauen fort. Auch eines ihrer wichtigen Anliegen war, die Spaltungen in der linken Bewegung zu überwinden. Louise Michel wurde von der zivilen Polizei überwacht und am 23. Juni 1883 wegen Aufheizung zur Plünderung zu 6 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Polizeiüberwachung verurteilt. Sie verbrachte danach ein Jahr in Einzelhaft. Im Mai 1885 wurde sie erneut begnadigt. Jedoch lehnte Louise Michel getreu ihren anarchistischen Prinzipien die Begnadigung ab. Sobald sie 1886 freigelassen wurde, nahm sie ihre Vortragstätigkeit wieder auf. Als die französischen Anarchistinnen für den 1. Mai 1890 eine Kundgebung planten, hielt Louise Michel kurz zuvor aufstachelnde Vorträge in Lyon. Sie wurde daraufhin als geistesgestört in einer Nervenheilanstalt in Wien festgehalten und einer üblen Verleumdungskampagne ausgesetzt, welche sie veranlasste, Frankreich zu verlassen. Sie wanderte nach London aus, von wo aus sie Kontakte zur internationalen anarchistischen Bewegung knüpfte. 1895 kehrte sie wieder nach Paris zurück und war bis an ihr Lebensende als Vortragsrednerin in England, Belgien und Frankreich unterwegs. Mehrmals erkrankte sie schwer an Lungenentzündungen, dies hinderte sie jedoch nicht daran, ihre Reisen zu propagandistischen Zwecken fortzuführen. Unter anderem unternahm sie noch 1904 eine Reise nach Russland. Louise Michel starb 75-jährig am 9. Januar 1905 in Marseille. Schätzungsweise 100 bis 200.000 Menschen, Sozialistinnen, Syndikalistinnen, Anarchistinnen, aber auch Bäckerinnen oder Blumenhändlerinnen nahmen an ihrer Beerdigung teil und folgten 9 Stunden lang ihrem bescheidenen Sarg durch Paris. Nun kommen wir zu Virginie Barbet, eine Kollektivistin. Ich werde im Folgenden Virginie Barbet und danach auch André Leo kurz vorstellen. Ich freue mich sehr. Ich habe alle Informationen aus mehr oder weniger einem Buch bekommen und ich freue mich sehr, dass Antje Strupp, die dieses Buch geschrieben hat, heute Abend hier bei uns ist. Auch zu Virginie Barbet, obwohl von ihr nur wenige Lebensdaten bekannt sind, unter anderem ist nicht bekannt, wann sie geboren wurde oder auch ihr Todesjahr, aber auch so gäbe es sehr viel zu erzählen über sie. Ich beschränke mich im Folgenden auf Ansätze ihrer feministischen Positionen und einen kurzen Einblick bezüglich ihrer politischen Stellungnahme zum Streik der Seidenarbeiterinnen 1869 und zuletzt noch kurz auf ihre Haltung gegenüber dem Streit um das Erbrecht, welches auch später zu einer Spaltung innerhalb der Ersten Internationale geführt hat. Virginie Barbet war eine der wichtigsten Korrespondentinnen der Zeitung Egalité. Sie schrieb vor allem über den Streik der Seidenarbeiterinnen im Sommer 1869, Artikel zur Theorie der Arbeiterinnenbewegung und des Feminismus. Sie verfasste auch mehrere Flugschriften zur Internationale und über den Atheismus. Beim Friedensliga-Kongress im September 1868 in Bern sprach Virginie über die Frauenfrage, ich zitiere, im Namen der Frauen der Lyoner Sozialdemokratie. In dieser Rede wies sich Barbet als Feministin, aber noch nicht als Anarchistin aus. Ihre Utopie war zu diesem Zeitpunkt noch die eines neuen demokratischen Staates, der Frauen gleiche bürgerliche Rechte zugesteht. Sie forderte den Zugang von Frauen zu Bildung und Wissenschaft sowie ihre Befreiung von ungerechter Gesetzgebung, wandte sich aber gleichzeitig gegen die Idee, dass diese Forderungen innerhalb der bestehenden politischen Systeme durchsetzbar seien. Was jedoch eine konkrete Alternative dazu wäre, bleibt in dieser Rede von 1868 noch offen. Virginie Barbet hatte schon Monate bevor die Allianz gegründet wurde, in der Lyoner Internationale eine feministische Position vertreten. Gemeinsam mit anderen namentlich bekannten Lyoner Frauen stellte sie sich auf die Seite der Pariser Bewegung. Es ist naheliegend, dass Barbet die Allianz, als sie Bakunin und seine politischen Freunde und Freundinnen einige Monate später beim Berner Friedensliga-Kongress kennenlernte, dass sie diese Positionen interessant fand und in der Übernahme ihres Programms eine Möglichkeit sah, ihre feministischen Überzeugungen und ihr sozialrevolutionäres Engagement im Rahmen der Internationale zu vereinbaren. Die Allianz gab sich ein entschieden feministisches Programm und es ist wahrscheinlich, dass für den Allianzeintritt von ausgewiesenen Feministinnen wie auch oder zum Beispiel Virginie Bauchweh die explizite feministische Programmatik eine Rolle gespielt hat. Die Allianz ging davon aus, dass die konkreten Geschlechterunterschiede sich zu einem Großteil aus den historisch gewachsenen Lebensumständen von Frauen und Männern herleiten und daher bei veränderter Ausgangsvoraussetzungen so etwas wie eine Gleichmachung möglich sei. Eine rechtliche Gleichstellung, eine staatliche Intervention zugunsten der Diskriminierten wäre dann nicht mehr nötig, weil bei gleicher Erziehung, gleicher Ausbildung und gleichen materiellen Ausgangsbedingungen Frauen und Männer ohnehin gleich sein würden. Die Utopie war eine Gesellschaft, in der alle Individuen gleiche Ausgangsbedingungen haben und sich dann in unterschiedlicher Weise frei entfalten können. Bis zum Sommer 1869 war die Lyoner Allianz-Sektion eher bedeutungslos. Doch dann stiegen durch einen Streik der Seidenarbeiterinnen, eben sie wurden Ovalist genannt, die Mitgliederzahlen rasant. 8000 Ovalistinnen, Seidenarbeiterinnen in der Lyoner Textilindustrie hatten sich der Allianz angeschlossen. Ihrem Beispiel folgten Arbeiter und Arbeiterinnen aus zahlreichen anderen Industriezweigen. Die Klagen der Seidenarbeiterinnen, die schließlich zu einem Streik führten, machten sich vor allem an drei Punkten fest. Die langen Arbeitszeiten von 12 bis 13 Stunden täglich, die schlechte Bezahlung von rund 1,40 € pro Tag und die miserablen, ihre persönliche Freiheit einschränkenden Wohnverhältnisse. Am 11. Juli 1869, drei Wochen nachdem der Streik begonnen hatte, fand eine Vollversammlung der Allianz statt. Die Vollversammlung änderte allerdings die ursprünglichen Streikforderungen der Ovalistinnen in einem entscheidenden Punkt ab. Nur die Forderung nach Begrenzung des Arbeitstages auf 10 Stunden für Frauen und Männer sowie nach 3 Franc Tageslohn für Männer wurden beibehalten. Von der Forderung nach 2 Franc Tageslohn für Frauen wurde abgerückt. Und stattdessen wurde gefordert, dass sich, ich zitiere wieder, jede Arbeiterin mit ihrem Patron bezüglich ihres Tageslohnes arrangieren soll, dass jede also für den Preis arbeiten soll, den sie aufgrund ihrer Fähigkeiten bekommen kann. Im Klartext heißt das, dass die zentrale Streikforderung der Ovalistinnen aufgegeben wurde. In der Allianz wurde jedoch der Ausgang des Streiks kurzerhand als Sieg ausgegeben und die Legende vom ersten und gleich erfolgreichen Frauenstreik im Bund der Internationale wurde auch in späteren Jahrzehnten weitergeführt. Virginie Bauchweh trat nicht als Wortführerin der Streikenden auf, sondern als politische Kommentatorin, als kritisches, aber solidarisches Mitglied der Internationale. Inhaltlich versuchte Bauchweh, das aktuelle Tagesgeschehen des Streiks in Hinblick auf ihre politische Position zu interpretieren. Einfach nur eine Lohnerhöhung und bessere Arbeitsmöglichkeiten zu erkämpfen, hielt sie für kurzsichtig. Interessant war der Streik für sie als möglicher Auslöser einer sozialen Revolution. Für Bauchweh war der konkrete Anlass und Ausgang des Streiks weniger wichtig als sein symbolischer Gehalt. Feminismus bedeutete für Virginie Bauchweh nicht die Verbesserung konkreter Lebenssituationen von Frauen innerhalb der bestehenden wirtschaftlichen und politischen Ordnung, sondern war untrennbar mit sozialrevolutionären Forderungen verbunden, die diese Ordnung grundsätzlich in Frage stellten. Sie konnte sich nicht grundsätzlich so ohne weiteres mit den Forderungen der Ovalistinnen identifizieren, da diese ja nicht eine Revolution herausfordern wollten, sondern tatsächlich nur eine kleine Lohnerhöhung. Für Virginie Bauchweh galt es vielmehr, diesen Massenstreik von tausenden Frauen und jungen Mädchen eine revolutionäre Wendung zu geben. Beim Basler Kongress 1869 war die Frage des Erbrechtes ein wichtiger Diskussionspunkt. Die Abschaffung des Erbrechts lag Virginie Bauchweh besonders am Herzen. Alle existierenden Formen des Erbrechts hatten schon immer Frauen benachteiligt, wenn auch in regional sehr unterschiedlicher Weise. Die Tatsache, dass Frauen als Erbinnen in der Regel benachteiligt waren, hatte immer wieder zu Protesten der Frauenrechtsbewegung geführt. Dies alles wurde jedoch bei den Diskussionen des Basler Kongresses zum Erbrecht völlig ausgeklammert. Virginie Bachbe schlug dem Kongress vor, ich zitiere, dass das Erbrecht vollständig und radikal abgeschafft werden muss und dass diese Abschaffung eine der unverzichtbaren Bedingungen für die Befreiung der Arbeit ist. Für Bachbe war die Notwendigkeit, das Erbrecht abzuschaffen, eine Tatsache, die schlicht in Erinnerung gerufen werden musste. Sie nahm dabei auch keinerlei Rücksicht auf die Bedenken, die von kleinbürgerlich patriarchal orientierten Familienvätern innerhalb der Arbeiterbewegung zu erwarten waren. Ich zitiere noch einmal Virginie Bachbe. Die Abschaffung des Erbrechts, die in unserem Programm steht, präsentiert sich nicht als Dekret, als ein Gesetz, sondern als Konsequenz eines fundamentalen Gesetzes unseres wirtschaftlichen Systems. Die Abschaffung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen braucht als erste Maßnahme den Eintritt des Bodens und der Rohstoffe in kollektives Eigentum. Da Virginie selbst nicht am Basler Kongress teilnahm, stellte Bakunin der ersten Internationale die Forderung nach Abschaffung des Erbrechts zur Abstimmung. Die Forderung wurde von den Marxisten abgelehnt. An dieser Frage wurde erstmals die Spaltung der Internationale in zwei gegensätzliche theoretische Lager, den Anarchismus und den Marxismus, sichtbar. Ein Konflikt, der 2 Jahre später zum Ende der ersten Internationalen führen würde. So, nach diesem recht ausführlichen Beitrag kommen wir zu einem kleineren Teil zu der Journalistin André Leo. Auch hier werde ich mich aus zeitlichen Gründen im Folgenden auf die feministischen Ansätze von André Leo beschränken müssen. Leider kann ich in diesem Rahmen weder auf die aktive und wichtige Rolle von André Leo in der Pariser Kommune noch auf ihren Einfluss bei der Spaltung der ersten Internationale in eine autoritäre und eine anti-autoritäre Fraktion eingehen. André Leo hatte, von einigen Kontakten zu frühsozialistischen Gruppen abgesehen, keine spektakuläre revolutionäre Vergangenheit. Muss ich zugleiten? Entschuldigung. Sie baute ihre schon begonnene schriftstellerische und journalistische Tätigkeit nach dem Tode ihres Mannes 1863 zunehmend zum Gelderwerb aus. Die Zeit für feministisches Publizieren war günstig. Mit ihren Frauenromanen, in denen eine emanzipatorische Wirklichkeitssicht dominiert, mit ihren Kommentaren zu antifeministischen Zeitgenossen und mit ihrer theoretischen Arbeit Les Femmes et les Mœurs stieß André Leo gewissermaßen in eine Marktlücke. In dieser neuen Querelle des Femmes profilierte sich André Leo schnell als tiefgründige Denkerin, der es gelang, die Aktualität der Frauenfrage mit einer sozialistischen Gesellschaftstheorie zu verbinden, die an die frühsozialistischen Erfahrungen anknüpfte, sie aber gleichzeitig in Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Ideen und Notwendigkeiten weiterentwickelte. 1865 veröffentlichte André Leo ihre erste theoretisch-feministische Schrift. Darin kritisierte sie vor allem die Dominanz konfessionell-katholischer Schulen im französischen Erziehungswesen, besonders auf der Ebene der Grund- und Mädchenschulen. Sie forderte fortschrittlichere Maßstäbe für den Unterricht an öffentlichen Schulen und die Orientierung der Bildungsziele an den Ideen der Aufklärung. In diesen Forderungen sind bereits alle Stichworte enthalten, die für André Leos politische Überzeugungen charakteristisch sind. Gerechtigkeit, Gleichheit, Individuum, Assoziation. Diese Stichworte wurden zur Grundlage für eine neue feministische Argumentationsweise, die in diesen Jahren an die Stelle der alten frühsozialistischen Argumentationsmuster trat. 1866 gründete sich die Société pour la Revendication du Droit des Femmes, die schon bald zum Sammelbecken der führenden Feministinnen in Paris wurde. Sie knüpften internationale Kontakte, publizierten, wurden bekannt, brachten ihre Forderungen in die Diskussionen ein. Ihre Ideen, ihre Prinzipien und Forderungen repräsentierten das, was im Kontext dieser Jahre unter französischem Feminismus verstanden wurde. Sowohl in ihrem Programm als auch in ihrer Zusammensetzung, die Gruppe war ausdrücklich auch für Männer offen, markierte die Société eine Neuorientierung gegenüber dem frühsozialistischen Feminismus. Sie stellte nicht mehr die Geschlechterdifferenz in den Vordergrund, argumentierte nicht mehr mit den besonderen Fähigkeiten und Interessen der Frauen, die deren Beteiligung am öffentlichen Leben notwendig machten, sondern betonte die Gleichheit der Geschlechter. Es ging um die stärkere Verteidigung zumindest einer größeren Ähnlichkeit der Geschlechter auch in physisch-biologischer Hinsicht. Von der Société wurden die faktischen Unterschiede zwischen Frauen und Männern weitgehend auf ihre Sozialisation zurückgeführt. Entsprechend wichtig wurde die Forderung nach gleichen Bildungschancen für Mädchen. Für André Leo waren sozialrevolutionäre Forderungen und Strategien nicht Einsichten in geschichtlich notwendige ökonomische Entwicklungen, sondern Ausdruck sich widerstreitender Überzeugungen. Freiheit bedeutet die Freiheit des Individuums, selbstbestimmt das eigene Leben zu gestalten und an der Gestaltung der Gesellschaft mitzuwirken. Ein Konzept, das sich nur verwirklichen lässt, wenn auch Frauen in diesem Sinne als Individuen anerkannt sind. André Leo richtete sich neben den Frauen selbst auch an republikanisch-liberal gesinnte Männer. Die von ihnen beklagten Missstände in der Gesellschaft führte Leo auf den fundamentalen republikanischen Fehler zurück, den Ausschluss der Frauen. Um Frauen von der republikanisch-bürgerlichen Partizipation fernzuhalten, seien Gesetze und Gewohnheiten entstanden, die einem Teil der Menschheit systematisch die Ausbildung intellektueller, moralischer und physischer Fähigkeiten vorenthielten. André Leo ging es nicht nur darum, die Individualität von Frauen einzufordern, sondern auch darum, die Begriffe Individuum und Mann zu trennen. Es sind nicht die Eigenschaften des Mannes, die den Maßstab für Individualität setzen. Demokratie ist nicht mit der formalen Gleichstellung verwirklicht, sondern erst dann, wenn Frauen, obwohl sie anders sind und andere Werte haben als Männer, sich als Individuum in Freiheit an der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens beteiligen können und tun. Für André Leo hing die Anerkennung von Frauen als Individuen und der Glaube an die Demokratie also untrennbar, nicht nur mit gleichen Bildungschancen und der formalen Gleichberechtigung von Frauen zusammen, sondern auch mit ihrer sozialen Gleichstellung, ihrer Einbeziehung in den ökonomischen Prozess. Feministische Forderungen mussten ihrer Ansicht nach eingebettet sein in eine allgemeine soziale Neuorganisation der Gesellschaft. Nun kommen wir zu der nächsten Aktivistin, die recht bekannt ist, nämlich Emma Goldman. Zuerst wird eine kleine Biografie gemacht und danach also vorgetragen dann ihre politischen und sozialen Positionen. Ja, ich werde ihre Biografie euch in ein paar kurzen Stichworten vorlesen, weil also ursprünglich hätte dieser Teil des Vortrags etwa 30 Minuten beansprucht, aber das geht natürlich nicht. Und da einfach ein paar Stichworte. Wenn es irgendein Schlagwort hat, das euch dann doch noch interessiert, in der Broschüre könnt ihr die ganze Biografie lesen. Geburt Juni 1869 in Kowno, Russland. Ungeheures Elend der Bauern des zaristischen Russlands. Alltäglichkeit des Unrechts und der Gewalt. Vater tyrannisiert die Familie. Hass, Furcht, Rebellion. Mit 17 in die USA, Traum, wird zerschlagen an der rohen gewalttätigen Wirklichkeit. Arbeit in der Fabrik, erfahrener Kapitalismus. Ihre Familie, jüdisch, Flucht in die USA. Letzte Bilder des Traumes erlöschen mit den Ermordeten von Chicago. Haymarket. 5 Männer werden für ihre Ideen ermordet. Anarchismus. Streik, direkte Aktionen, anarchistische Kreise. Johann Most, Alexander Bergmann, Leben in Kommunen, lernt öffentlich zu reden, zu agitieren, Propaganda der Tat. Homestead. Bergmann, 14 Jahre Knast. Mit dem Gedanken spielen, sich zu prostituieren, um mit dem Geld Bergmann aus dem Knast zu holen. Aufruf zum Aufruhr, 1 Jahr Knast. Peter Kropotkin, Enrico Malatesta, Louis Michel, kommunistischer Anarchismus. Repressionswelle, 5 Jahre Untergrund. Als E.G. Smith, Arbeit als Näherin, Erzieherin, Fremdenführerin. Zeitung Mother Earth, Krieg und Militarismus. Kriegsdienstverweigerung, Verhaftung. Ausweisung aller radikalen Ausländer aus den USA. Revolutionäres Russland, Zuversicht, Hoffnung, Kronstadt. Träume zerbrechen, England, viele Vortragsreisen, Bergmann begeht Selbstmord, Verzweiflung, Hoffnungsschimmer, spanische Revolution, auf den Barrikaden Barcelonas, 1940 schwere Krankheit, Tod, letzte Ruhe neben den Märtyrern von Chicago. Der Kreis schließt sich. Nun zu Emma Goldmans politischen und sozialen Positionen. Goldman bezieht sich in ihren theoretischen Ausführungen in weiten Teilen auf Kudo, Bakunin und den kommunistischen Anarchismus Kropotkins. Darüber hinaus wurde sie auch durch die Werke Stirners, Nietzsches, Ibsens und Freuds Ausführungen zur Sexualität beeinflusst. Die Grundlage Goldmans anarchistischer Position bildet die Ablehnung von Staat, kapitalistischem Wirtschaftssystem und Religion als unterdrückerische Institution, die ihrem Ziel größtmöglich menschliche Freiheit zu erlangen, entgegenstehen. Ich zitiere: Religion, die Herrschaft über den menschlichen Geist, Eigentum, die Herrschaft über die menschlichen Bedürfnisse und Regierung, die Herrschaft über die menschliche Selbstbestimmung, repräsentieren die Festung menschlicher Versklavung und den ganzen damit verbundenen Schrecken. In ihrer politischen Utopie wird der Einfluss von Kropotkin deutlich. Goldman teilt seine Einschätzung, dass die Menschen von Natur aus soziale Wesen sind und erst durch die gesellschaftliche Institution an der Entfaltung ihrer Solidarität gehindert werden. Nach der Zerstörung dieser Institutionen gehorchten die Menschen ihren natürlichen Gesetzen und können ihr natürliches Streben nach sozialen Kooperation und gegenseitiger Hilfe hervorbringen. Ziel der befreiten Gesellschaft ist der möglichst freie Ausdruck aller versteckten Fähigkeiten und Individuen. Zur Frauenbefreiung. Goldman war eine der ersten, die anarchistische Agitation mit frauenspezifischen Themen verband und innerhalb der anarchistischen Bewegung der Frau kämpfte. Oft vertrat sie dabei Einstellungen, mit denen sie auch in der Opposition zu anarchistischen Genossen stellte. An Goldmans Standpunkten zur Frauenbefreiung wird ihre Verknüpfung von anarchistischen mit feministischen Positionen deutlich. Die Missstände, die sie in Bezug auf die Frauenunterdrückung anprangert, sieht sie nicht losgelöst von gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen. Frauenunterdrückung ist für sie ein Teil der Unterdrückung des Volkes insgesamt, hat die gleiche Ursache und kann daher nur im Kampf gegen das bürgerlich-kapitalistische System erfolgreich überwunden werden. Goldman gelangt zu der Erkenntnis, dass der Kampf für die Verbesserung weiblicher Lebensbedingungen gleichzeitig mit dem Kampf für eine befreite Gesellschaft stattfinden muss. Die Emanzipation der Frau. Wie viele andere anarchistische Frauen lehnt Goldman die Herangehensweise der Frauenbewegung ab, die eine Gleichstellung der Frauen innerhalb des kapitalistischen Systems anstrebt, während für Anarchistinnen eben dieses System die Ursache für die Unterdrückung darstellt. Dennoch will Goldman die Verbesserung der weiblichen Lebensbedingungen nicht als Nebenwiderspruch wichtiger politischer kämpfen untergeordnet Wissen. Die Befreiung der Frau sieht sie als entscheidend für den Erfolg der radikalen Bewegung an. Wahre Emanzipation bedeutet für sie die Befreiung insgesamt. Ihre Utopie schließt also die Befreiung der Männer mit ein. Folglich sieht sie diese auch nicht prinzipiell als Gegner der Frauenbefreiung, sondern als Verbündete im Kampf um eine befreite Gesellschaft. Emma Goldman propagierte in ihrer Emanzipationsvorstellungen starke, selbstbewusste Frauen, die sich ihrer Fähigkeiten, aber auch ihres Körpers, ihrer Sexualität bewusst sind und ihren persönlichen Lebensweg unabhängig von Dogmen und Konventionen selbst bestimmen. Freie Liebe und Ehe. Goldmans Idealvorstellung für das Zusammenleben von Mann und Frau basiert auf der Vorstellung freier Liebe. Nur unter der Bedingung der Freiwilligkeit sei es überhaupt möglich, Liebesbeziehungen zu leben. Für Goldman beinhaltet das Modell der freien Liebe vor allem die Befreiung von gesellschaftlichen Moralvorstellungen. Die Ehe hingegen hält sie für eine Entfaltung der Liebe, ein völlig ungeeignetes Instrument. Ich zitiere: Heirat ist größtenteils ein Wirtschaftsabkommen, ein Versicherungsvertrag. Ist ihr durch die Prämie einer Frau, ihr Ehemann bezahlt sie dafür, bis dass der Tod sie scheide, mit ihrem Namen, ihrer Intimsphäre, ihrer Selbstachtung, mit ihrem Leben an sich. Darüber hinaus verurteilte die Eheversicherung sie zu lebenslanger Abhängigkeit, vollständiger sowohl individueller als gesellschaftlicher Nutzlosigkeit. Auch der Mann bezahlt seinen Zoll, aber da seine Sphäre weiterläufiger ist, beschränkt ihn seine Heirat, aber nicht in dem Maße wie eine Frau. Die Ehe ist für sie aber nicht nur ein Instrument der Unterdrückung der Frau durch die Erzeugung einer lebenslangen Abhängigkeit, sondern auch zur Verhinderung einer selbstbewussten und freien Sexualität. Emma Goldmans Kritik richtete sich ebenso gegen die festgeschriebenen Normen wie auch gegen die Illusion der jungen Frauen. Gerade die Arbeiterinnen erhofften sich durch die Heirat die Erlösung von der Lohnarbeit. Warum soll ich in die Gewerkschaft eintreten? Ich werde ja doch heiraten und eine Familie gründen. Doch die Ehe bot nicht immer die erwünschte materielle Sicherheit, stattdessen aber absolute Abhängigkeit vom Mann. Zur Prostitution. Die andere Seite der gesellschaftlichen Doppelmoral ist für Goldman die Prostitution. Diese hat wie die Ehe ihre Gründe in der gesellschaftlichen Position der Frau. Ich zitiere: Nirgends wird die Frau eingeschätzt nach dem Wert ihrer Arbeit, sondern immer nur als Sexualobjekt. Es ist daher beinahe unvermeidlich, dass sie für ihr Existenzrecht und das Recht, eine bestimmte Stellung einzunehmen, mit ihrer Gunst bezahlt. Deshalb ist es nur eine Frage der Nuancierung, ob sie sich nun einem Mann innerhalb oder außerhalb der Ehe verkauft oder aber vielen Männern. Prostitution wird nach Goldman also nicht durch die Unmoral einiger Frauen verursacht, sondern ist eine Konsequenz aus der Stellung im Kapitalismus. Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Benachteiligung der Frau trägt die Verantwortung für die Prostitution, so sagt Emma Goldman. Sie sieht es als nachgewiesen an, dass unser Wirtschaftssystem den meisten Frauen gar keine andere Wahl lässt, als sich zu prostituieren. Eine andere Ursache ist die gesellschaftliche Sexualmoral. In Bezug auf männliche und weibliche Sexualität, ich zitiere: Die Gesellschaft sieht die sexuelle Erfahrung eines Mannes als Bestandteil seiner allgemeinen Entwicklung, während ähnliche Erfahrungen im Leben einer Frau als größte Katastrophe angesehen werden. Diese doppelte Moral hat keinen geringen Einfluss auf das Entstehen und Weiterbestehen der Prostitution ausgeübt. Emmas Beurteilung der Lage der Prostituierten beruht teilweise auf eigener Anschauung. Im Jahr 1892 bewohnte sie für mehrere Monate ein Zimmer in einem Bordell, freundete sich mit den Mädchen an und arbeitete für sie als Schneiderin. Zur Geburtenkontrolle. In Goldmans Kampf für die Rechte der Frauen hatte deren Anspruch auf selbstbestimmte Geburtenkontrolle eine große Bedeutung. Ihre Erfahrung als Krankenpflegerin und Hebamme bestärkt Goldman darin, dass der Kampf grundlegend für die Frauenbefreiung war. Sie formulierte ihr Ziel, die Frauen von diesem furchtbaren Joch, die Knechtschaft durch erzwungene Schwangerschaften zu befreien. Nur durch eine freie Entscheidung über die Zahl der Kinder erhalte die Frau die Möglichkeit, frei über ihr Leben zu entscheiden. Ungewollte Schwangerschaften schaffen nicht nur eine unmögliche Situation für die nicht erwünschten Kinder, sondern spielten auch eine große Rolle in Bezug auf wirtschaftliche Not und weibliche Abhängigkeit. Deshalb versuchte Goldman, nicht nur in ihren Vorträgen, die Frauen von den Vorteilen der Geburtenkontrolle zu überzeugen, sondern gab ihnen auch Informationen zur Verhütungsmethode. Nun, mit diesen Positionen beende ich den Beitrag zu Emma Goldman. Nun kommen wir noch zu einer Gruppe, die sich zu Beginn des Spanischen Bürgerkriegs gebildet hat, die Mujeres Libres. Ach, ich bin zum Fall. Ja, genau. Mujeres Libres, anarchistische Frauen in Revolution und Widerstand. Die Idee zur Organisation Mujeres Libres entstand in dem kleinen Kreis der Herausgeberinnen der gleichnamigen Zeitschrift. Die Zeitschrift Mujeres Libres hatte sich schon in der Artikelserie Die Frauenfrage in unseren Kreisen intensiv mit der Frauenfrage und den Möglichkeiten der Emanzipation befasst. Ausgehend der spezifischen Situation der Frauen erkannte eine der Herausgeberinnen der Zeitschrift, Lucia Sanchez Saurmil, die Notwendigkeit einer eigenständigen Frauenorganisation, um den Bewusstwerdungsprozess der Frauen anzuregen, aber auch um ihnen libertäre Ideen näher zu bringen. Die Situation der Frau war durch eine starke Unterdrückung durch Familie und Kirche geprägt. Obwohl Anarchistinnen erklärte Gegnerinnen dieser repressiven Institutionen waren und noch sind, fühlten sich die Frauen zunächst nicht zum Anarchismus hingezogen. Die angegriffenen Institutionen Kirche und Familie boten den Frauen zumindest ein soziales Netz, während die anarchistischen Organisationen CNT und FAI keine Alternative boten. Die erste Mujeres Libres Gruppe bildete sich 1936 in Madrid. Die Organisation breitete sich von Madrid und Barcelona schnell über den größten Teil des freien Spaniens aus. Mujeres Libres gründeten sich als autonome Organisation mit anarchistischen und feministischen Zielen. Ihre Arbeit berücksichtigte die besondere Situation der Frauen, auf die weder CNT noch FAI eingingen. Die Organisationsform der Mujeres Libres war autonom und dezentral. Bis zum Ende des Krieges 1939 gab es ca. 147 Mujeres Libres Gruppen mit etwa 20.000 Mitgliedern, die über ein überregionales Kommunikationsnetz verfügten. Auf ihrem ersten nationalen Kongress im August 1937 beschlossen Mujeres Libres, sich die Struktur einer nationalen Föderation zu geben. Jede Gruppe agierte autonom, verpflichtete sich jedoch zur Einhaltung der verabschiedeten Statuten und der Beschlüsse der nationalen Kongresse. Ihr wichtigstes Ziel war die Befreiung der Frau von ihrer dreifachen Versklavung durch Unwissenheit, ökonomische Verhältnisse und den Mann. Die kulturell-professionelle Befähigung der Frauen war ein zentrales Anliegen der Mujeres Libres. Zu diesem Zweck erstellten die lokalen Gruppen ein umfangreiches Angebot an allgemein- und berufsbildenden Unterricht. Grundlegender Bestandteil der Kampagne waren die Alphabetisierungskurse, denn unter den Frauen war die Analphabetenquote sehr hoch. Daneben boten die Mujeres Libres ein breit gefächertes Angebot an berufsbildenden Kursen. Frauen wollten anderen Frauen in die Lage verhelfen, sich selbst gegen politische, ökonomische und sexuelle Unterdrückung individuell und kollektiv zu wehren. Sie wollten erreichen, dass Frauen im öffentlichen Leben aktiv werden als selbstständig denkende und handelnde Personen. Ein weiterer Ansatzpunkt der Veränderung menschlicher Beziehungen und damit der Gesellschaft war die Mujeres Libres, die Erziehung. Die Erziehung dient nicht nur der Machterhaltung des Staates, sondern reproduziert auch traditionelles Rollenverhalten von Mann und Frau, was wiederum der Herrschaftssicherung des Mannes dient. All das sollte Erziehung für die Mujeres Libres nicht sein. Sie vertraten die Ansicht, dass Erziehung Aufgabe der Gemeinschaft und der Eltern sein müsse. Sie forderten die Aufhebung der Trennung zwischen Alltagsleben und Schule. Die Erziehung sollte global sein, indem ständig eine Beziehung zur Realität der Schule, des Zuhauses und der Straße hergestellt wird. Die Erziehung sollte für alle gleich und ohne Unterschied der Geschlechter sein. Mujeres Libres forderten die Berufstätigkeit der Frau, da sie in der ökonomischen Abhängigkeit die Ursache der niedrigen sozialen Stellung und Machtlosigkeit der Frau sahen. Sie widersprachen der auch von Anarchisten vertretenen These, dass die arbeitende Frau in Konkurrenz zu den Männern stehe und deren Löhne drücke. Mujeres Libres traten für das Recht der Frau auf Arbeit unter allen Umständen ein. Die Organisierung der weiblichen Arbeitskraft war eine der Hauptaufgaben, die sich Mujeres Libres gestellt hatten. Themen wie die Problematik geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung, die Doppelbelastung berufstätiger Frauen, die Definition von Hausarbeit als Arbeit behandelten Mujeres Libres jedoch nur selten oder gar nicht. Ein weiter wesentlicher Teil der Arbeit von Mujeres Libres war die Körper- und sexuelle Aufklärung der Frauen. Dies war ein Monopol, das bis dahin die Kirche innehatte, und diese ließ die Frauen natürlich in Unwissenheit. Die Überwindung der Unkenntnis sollte den Frauen die Möglichkeit der Selbstbestimmung über ihren Körper und damit über ihre Sexualität geben. Mit der ökonomischen und sozialen Unterdrückung der Frau eng verknüpft ist ihre sexuelle Unterdrückung. Eine vollständige sexuelle Befreiung ist jedoch ohne eine radikale Veränderung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ursachen nicht möglich. Eine klare Position zur Überwindung der alten Moralvorstellungen lässt sich bei Mujeres Libres aber nicht erkennen. Als Basis für die Emanzipation sahen Mujeres Libres die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frau, wodurch sich auch die starre Geschlechterrollendifferenzierung in der spanischen Gesellschaft verändern sollte. In Zusammenarbeit mit der CNT förderten Mujeres Libres daher Lehr- und Ausbildungsprogramme in Fabriken. Sie starteten eine Kampagne zur Errichtung von kostenlosen Kinderkrippen und Volksspeiseräume und forderten außerdem gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Die praktischen Errungenschaften von Mujeres Libres waren im Vergleich zu den gesetzten Zielen begrenzt und bruchstückhaft. Das Schicksal der Frauen lässt sich nicht von dem der spanischen Revolution trennen. Gegen Ende des Krieges rückten die Ansätze zur Frauenbewegung angesichts der drohenden Niederlage in den Hintergrund. Mit dem Sieg des Faschismus 1939 fand auch das Kapitel Mujeres Libres sein vorläufiges Ende. Wie alle auf der republikanischen Seite aktiv gewesenen Menschen standen auch die Mitglieder in Mujeres Libres nach Francos Sieg am 1. April 1939 vor dem Problem, einen sicheren Aufenthaltsort zu finden. Über das Schicksal der 20.000 Mitglieder in Mujeres Libres ist fast nichts bekannt. Viele ihrer Mitglieder werden dasselbe Schicksal erlitten haben, wie viele andere spanischen Antifaschistinnen auch. Viele von ihnen wurden von der frankistischen Diktatur kurzerhand als Verbrecherinnen erklärt und unter miserabelsten Haftbedingungen eingesperrt. Andere zogen sich in die sogenannte innere Emigration zurück und beugten sich nach außen hin der frankistischen Diktatur. Viele schlossen sich dem bewaffneten Widerstand an und erlitten maßlose Repressionen deswegen. Oder sie wurden beim Fluchtversuch von der französischen Regierung gefangen genommen und in französische Konzentrationslager am Mittelmeer gebracht. Viele Frauen, denen die Flucht ins Ausland gelungen war, engagierten sich auch dort, zum Beispiel im dortigen antifaschistischen Widerstand, aber auch im sozialen Bereich. Ab 1964 erschien die Exilzeitschrift Mujeres Libres en Exilio. Sie wurde von ehemaligen Mitgliedern der Mujeres Libres gegründet. Es erschienen darin Artikel über Familie, Empfängnisverhütung, bewusste Mutterschaft, Kindererziehung, aber auch Rezensionen über historisch-politische, pädagogische oder belletristische Literatur, Gedichte, aktuelle Meldungen über Repressionen in Spanien und anderswo und Informationen über libertäre Gruppen in aller Welt. In welchem Rhythmus die Exilzeitschrift publiziert wurde und wie viele Ausgaben es gab, bei diesen Angaben habe ich nicht gefunden, das ist unklar. Es ist aber bekannt, dass die Redaktion sich nicht gleich nach Francos Tod 1976 und dem Ende der Diktatur auflöste, sondern noch bis Anfang 1979 Mujeres Libres en Exilio publizierten. 1976 gründeten Anarchistinnen in einigen Städten Spaniens wieder Mujeres Libres Gruppen. Anders als die alten Mujeres Libres war die neue Gruppe, jedenfalls ist dies von der Gruppe aus Barcelona bekannt, waren diese Gruppen keine reine Frauengruppen, sondern nahmen auch Männer auf. Dies begründeten die Mitglieder damit, dass sie offen seien für alle, die sich mit dem Frauenproblem beschäftigen möchten, also auch für Männer. Von Frauengruppen, die nicht nur keine Männer aufnahmen, sondern auch die Männer als willentliche Unterdrücker hinstellten, distanzierten sie sich. Ich zitiere: Wenn irgendjemand angegriffen werden muss, sind es die Männer und Frauen, die sich der Befreiung des Menschen widersetzen. Wenn auch viele Männer die Rolle der Ausbeuter spielen und aus ihrer männlichen Natur als Väter, Ehemänner, Brüder, Polizisten und Besitzer der Frauen Vorteile ziehen, um ihre Wünsche durchzusetzen, so fügen sich auch sehr viele Frauen in ihre Rolle der Unterdrückung und Abhängigkeit ein und tragen dadurch auch mit dazu bei, dass die patriarchalische und diktatorische Familie aufrecht erhalten bleibt, wie man es in jeder Gesellschaft antreffen kann. Ja, mit diesem Überblick über den ersten Teil, also den historischen Teil, machen wir jetzt eine kurze Pause. Wir sind zeitlich ein bisschen im Rückstand, daher so 5 bis 6 bis 10 Minuten. Ja, also nach dieser kurzen Pause und dem historischen Rückblick werden wir euch nun neuere anarcho-feministische Ansätze, Diskussionen und offene Fragen aufzeigen. Hier, wie schon gesagt, dieser Teil des Referats stützt sich vorwiegend auf Ansätze und Diskussionen aus den 80er Jahren. Leider konnten wir nach langer Recherche keine wirklich neueren Texte finden, was sehr schade ist. Also hier noch als Nebenbemerkung, wir versuchen ein Internetarchiv aufzubauen mit anarcho-feministischen Texten. Und wenn ihr was habt, dass ihr eins kennen könnt oder sonst uns schicken könnt, wären wir natürlich sehr froh. Die Textbasis für diesen Teil beruht hauptsächlich auf Artikeln, die im Schwarzen Faden veröffentlicht wurden oder erschienen sind. Und dies wahrscheinlich, weil der Schwarze Faden lange die einzige deutschsprachige Theoriezeitschrift aus dem anarchistischen Spektrum war. Leider scheint uns, dass der anarcho-feministische Diskurs spätestens seit Beginn des neuen Jahrtausends so ziemlich abgebrochen ist. Also wir lassen uns auch gerne das Bessere belehren. Vor allem in der Schweiz ist uns ein solcher Diskurs weitgehend unbekannt. Also nun zum zweiten Teil, zuerst eine kurze Übersicht über den Anarcho-Feminismus. Der Begriff Anarcho-Feminismus entstand aus US-amerikanischen radikal-feministischen Diskussionen und wurde in den 70er Jahren durch die Übersetzung der Texte von Peggy Kornecker und Carol Ehrlich in die BRD gebracht. Der Anarcho-Feminismus stützt sich auf den kommunistischen Anarchismus Kropotkins und den Radikal-Feminismus, wie schon gesagt. In der BRD fand der Diskurs in feministischen Kreisen, also im Gegensatz zu der anarchistischen Bewegung, anfänglich wenig Anklang. Die von Kornecker und Ehrlich herausgegebene Grundsatzerklärung stellt immer noch eine Grundlage für die anarcho-feministische Theorie und Praxis dar. Und ich werde euch jetzt die Hauptthesen aufzählen. Radikalfeministinnen sind natürliche Anarchistinnen. Anarchofeminismus und Feminismus entsprechen einander und sollen sich gegenseitig ergänzen. Der Anarchismus liefert dem Feminismus ein Revolutionskonzept und ein klares Verständnis von Hierarchie und Autorität. Und der letzte Punkt, der Feminismus erkennt die Beziehungen von diversen Unterdrückungen und erweitert den Anarchismus durch die Einbeziehung anderer Unterdrückungsverhältnisse. Kornecker und Ehrlich betonen, dass nur der kommunistische Anarchismus Kropotkins mit ihren feministischen Vorstellungen vereinbar sei. Denn, er nimmt, Zitat, die geistigen, emotionalen und individuellen Aspekte der menschlichen Natur ernst, die auch für den Feminismus grundlegend sind. Für ihre Zeit wich Kornecker und Ehrlichs Feminismusbegriff erheblich von den verbreiteten Vorstellungen ab, denn der Anarchfeminismus hatte den Anspruch, Zitat, alle unterdrückten Menschen miteinander zu vereinigen, Zitat Ende, und nicht nur gegen das Patriarchat, sondern gegen alle Unterdrückungsmechanismen zu kämpfen. Ziel ist also die Abschaffung jeglicher Herrschaft. Wieder ein Zitat, Feminismus bedeutet nicht weibliche Macht in den Institutionen oder eine Frau als Präsidentin. Es bedeutet keine Macht von Institutionen und keine Präsidenten. Also demzufolge werden auch Matriarchatskonzeptionen abgelehnt. Als grundlegend für die Überwindung der autoritären Gesellschaft sehen sie die Abschaffung der Kleinfamilie, welche durch andere Formen des Zusammenlebens ersetzt werden sollen. Und auch sehen sie die freie Liebe, so wie wir bei Emma Goldman gehört haben, als einen Schlüssel zur Befreiung der Menschen. Und die Mittel des revolutionären Kampfes sollen in Übereinstimmung mit den Zielen stehen. Eine anarcho-feministische Organisierung halten Kornecker und Ehrlich für wichtig. Ihre Struktur müsse aber auf Freiwilligkeit beruhen, nicht hierarchisch sein und Entscheidungen durch Konsens finden. Dazu gehören die Aufgabenteilung und das Rotationsprinzip, ebenso wie das Offenlegen verinnerlichter Unterdrückungsmechanismen und die Ermutigung schüchterner Frauen, Aufgaben zu übernehmen, um sich Kompetenzen anzueignen. Sie treten für separate Frauenorganisationen ein, widersprechen einer Zusammenarbeit mit gemischten Gruppen aber nicht. Silke Loh-Schelder schreibt in ihrem Buch Anarchofeminismus auf den Spuren einer Utopie, dass die männerdominierte anarchistische Bewegung im Anarchofeminismus eine Möglichkeit sah, Feministinnen für die Bewegung zu gewinnen. Feminismus wurde dann bald auch als genuin anarchistisch begriffen und Friederike Kramann, von ihr hören wir später noch, meinte hierzu, die anarchistische Diskussion um den Anarchofeminismus geriet so zur arroganten männlichen Spitze gegen den Separatismus der autonomen Frauenbewegung und wurde in diesem Sinn begeistert aufgegriffen. Auch viele Anarchistinnen distanzierten sich von der autonomen Frauenbewegung und betonten, dass der Anarchismus schon von seinem Anspruch her die Kämpfe der Frau beinhalte und sie als Anarchistinnen mit den Männern gemeinsam für eine befreite Gesellschaft kämpfen müssten. Feministische Forderungen werden so als Teil eines übergeordneten Kampfes gesehen. Das sehen wir zum Beispiel auch beim marxistischen Feminismus mit dem Hauptnebenwiderspruch, oder? So als Vergleich. Als Teil eines übergeordneten Kampfes gesehen, für den man als Anarchist automatisch einsteht und die Notwendigkeit, sich mit patriarchalem Verhalten in der Eigenbewegung auseinanderzusetzen, wird dadurch verneint. Weiter schreibt Loh-Schelder, dass das Problem sexistischer Unterdrückung auch innerhalb der Bewegung auf die persönliche Haltung einiger Männer zu feministischen Forderungen reduziert und den Männern unterstellt wurde, dass sie sich in ihrer privilegierten Position quasi automatisch unwohl fühlen müssten. An diesen Diskussionen wird deutlich, dass die anarchistische Bewegung sich noch viel zu wenig mit feministischen Diskussionen auseinandergesetzt hatte. Ebenfalls kritisiert Loh-Schelder die Grundannahme Kornecker und, also die Grundannahme Kornecker und Ehrlichs, dass Feministinnen natürliche Anarchistinnen seien. Sie betont, dass es vielen Radikalfeministinnen in erster Linie um die Abschaffung sexistischer Strukturen geht und dass der Radikalfeminismus auch die Grundlage für andere reaktionäre Strömungen wie der Theorie der Geschlechterdifferenz oder der neuen Mütterlichkeit bildet. Sie schreibt, hier bei einer Betrachtung des gynozentrischen differenzfeministischen Strömung, die biologistische Sichtweisen vertritt, patriarchale Geschlechterzuschreibungen übernimmt, die Aufwertung typischer Frauenarbeit und Frauenbereiche propagiert, sich mit der feministischen Spiritualität eine neue, angeblich alte, Religionsform geschaffen hat und Matriarchatstheorien vertritt, die sich mit dem Ziel nach Abschaffung aller Herrschaftsstrukturen kaum vereinbaren lassen, wird der Unterschied zwischen feministischer und anarchistischer Analyse besonders deutlich. Um ein bisschen Feeling zu bekommen, Feeling für diese doch bedeutenden Texte so von Peggy Kornecker zu bekommen, wird jetzt meine Kollegin euch einen Text vorlesen, also nur den ersten Teil eines Textes von Peggy Kornecker, den sie selbst übersetzt hat, aus dem Englischen. Ja, also eben wie schon gesagt, ich habe einen Text übersetzt, der hieß Anarchismus, die feministische Verbindung. Es ist alles in Ich-Form, also aus der Sicht von Peggy Kornecker, geschrieben. Vor 11 Jahren, als ich noch in der Schule war, hatte ich noch nie das Wort Anarchismus gehört. Das nächste, was ich darüber erfuhr, ist, dass Anarchismus Chaos bedeutet. In den Geschichtsstunden wurde gesagt, dass zwischen Sozialismus, Kommunismus und Faschismus kein Unterschied existiert. Ich habe gelernt, den farblosen Einheitsbrei der traditionellen amerikanischen Politik zu schlucken. Viele Brocken aus der Vergangenheit wurden von mir ferngehalten. Erst kürzlich habe ich entdeckt, dass viele von meinen unverbundenen politischen Impulsen und Neigungen ein gemeinsames System haben. Das ist die anarchistische und willensfreie Tradition von Gedanken. Ich habe plötzlich rot gesehen, nach vielen Jahren von Farbenblindheit. Emma Goldman stattete mich dann mit der ersten Definition von Anarchismus aus. Bald machte ich mentale Verbindungen zwischen Anarchismus und radikalem Feminismus. Es wurde für mich sehr wichtig, die Wahrnehmung von diesem Gebiet aufzuschreiben. Dies nützte ich als einen Weg der Kommunikation mit anderen, über meine Freude, die ich über den Anarcho-Feminismus fühlte. Es scheint äußerst wichtig, dass wir unsere Sicht miteinander teilen, um Barrieren von Missverständnissen zu brechen. Obwohl ich mich selbst als Anarcho-Feministin bezeichne, kann die Definition einfach auch Sozialismus, Kommunismus, kultureller Feminismus, lesbischer Separatismus und andere Dutzende politische Kennzeichnungen beinhalten. Wie Sune Green geschrieben hat, kein politischer Schirm kann all meine Bedürfnisse decken. Vielleicht haben wir mehr Gemeinsamkeiten, als wir denken. Ich sehe weder mein Leben noch meine Gedanken abgetrennt von denen von anderen Frauen. In Wirklichkeit ist eine von meinen stärksten Überzeugungen betreffend der feministischen Bewegung, dass wir eine unglaubliche Gemeinsamkeit von Visionen haben. Meine eigene Beteiligung an dieser Vision ist nicht eine Definition von Angaben oder steifen Antworten. Aber stattdessen möchte ich Möglichkeiten und veränderbare Verbindungen offerieren. Was bedeutet Anarchismus wirklich? Anarchismus wurde sehr lange Zeit falsch interpretiert. Am Anfang ist das Wichtigste zu sagen, was es ist und was es nicht ist. Vielleicht ist der häufigste Stereotyp des Anarchismus, dass ein übelwollender Mann eine Bombe in einem schwarzen Umhang hat und bereit ist, alles zu zerstören. Dieses Bild erzeugt Angst und Abscheu. Konsequenter Anarchismus ist verabscheut als hässlich, gewaltbereit und extrem. Eine andere falsche Auffassung ist, dass Anarchisten als unmögliche Idealisten, welche völlig utopisch sind und jeglicher Bezug zur Realität verloren haben. Das Resultat, Anarchismus ist einmal mehr falsch aufgefasst worden, als unmöglicher Traum. Keines dieser Bilder ist korrekt. Es gibt verschiedene Arten von Anarchisten. Ich möchte hier über kommunistischen Anarchismus reden, welcher ich praktisch identisch mit dem freien Sozialismus sehe. Bezeichnungen können sehr verwirrend sein. Also hoffe ich, ich kann die Bezeichnungen verdeutlichen. Ich werde Anarchismus definieren, indem ich die drei wichtigsten Prinzipien brauche. Erstens, Glauben an die Abschaffung der Autorität, Hierarchie und der Regierung. Anarchisten rufen zur Auflösung der Macht von Menschen über Menschen und vom Staat über die Gemeinschaft auf. Wobei viele Sozialisten für eine Regierung der Arbeiterklassen aufrufen. Der einzige Weg zum Anarchismus zu erreichen, ist durch die Bildung von Kooperativen in antiautoritärer Form. Zweitens, Glauben an beides, Individualität und Kollektiven. Individualität ist nicht unvereinbar mit kommunistischen Gedanken. Ein Unterschied muss aber trotzdem gemacht werden zwischen stabilem Individualismus, welcher den Wettkampf und eine Vernachlässigung der Bedürfnisse von anderen fördert, und dem richtigen Individualismus, welcher die Freiheit ohne Verletzung der Freiheit anderer fördert. Speziell in sozialen und politischen Organisationen sollte man eine Balance zwischen individueller Initiative mit kollektivem Einfluss finden. Dies soll erreicht werden durch die Kreation von Strukturen, welche die Mitbestimmung von allen einer Gruppe ermöglicht. Schlussendlich heißt es, dass eine erfolgreiche Revolution individuelle und kollektive Arbeit beinhaltet, um eine direkte Kontrolle über die eigene Gesellschaft und über das eigene Leben zu erhalten. Drittens, Glauben an beides, Spontanität und Organisation. Anarchisten wurden lange beschuldigt, Befürworter von Chaos zu sein. Die meisten Leute glauben nämlich, dass Anarchismus ein Synonym für Unordnung und Gewalt ist. Dies ist eine total falsche Interpretation. Anarchisten verweigern nicht die Notwendigkeit von Organisationen. Sie sagen nur, dass diese Organisationen von unten kommen müssen. Anarchismus und die feministische Bewegung. Die momentane feministische Bewegung und die Analyse des radikalen Feminismus in der Gesellschaft haben viel zum Gedanken von Willensfreiheit beigetragen. In Wirklichkeit ist es nach meiner Behauptung so, dass Feministinnen unbewusst Anarchisten sind. Wir müssen uns nun bewusst werden über die Verbindung zwischen Anarchismus und Feminismus und diesen Rahmen für unsere Gedanken und Aktivitäten nutzen. Wir müssen fähig sein, ganz klar zu sehen, wo wir hinwollen und wie wir dorthin kommen. Wir müssen realisieren, dass wir nicht eine Veränderung, sondern eine Transformation wollen. Die radikale feministische Perspektive ist fast purer Anarchismus. Traditionelle männliche Politik vermindert Menschen zu Objekten, welche dann von ihnen dominiert und manipuliert werden können, für sehr abstrakte Ziele. Auf der anderen Seite versuchen Frauen, eine Bewusstheit für andere in allen Bereichen zu schaffen. Zusammen versuchen wir unser Einfühlungsvermögen zu vergrößern und andere Lebewesen zu verstehen und uns mit den Leuten um uns herum zu identifizieren, anstatt sie als Objekte zu sehen. Ich glaube, dass Frauen öfters als intuitive Anarchistinnen sprechen und reagieren. Dadurch, dass wir mit und in einer autoritären Gesellschaft leben, werden wir oft davon abgehalten, die wichtige Verbindung zwischen Feminismus und Anarchismus zu machen. Wenn wir sagen, wir kämpfen gegen die Patriarchalität, ist es nicht für alle klar, dass wir sagen, wir kämpfen gegen jede Hierarchie, jede Führerschaft, jede Regierung und jede Autorität. Unsere Anreize zu kollektiver Arbeit und kleinen, führerlosen Gruppen sind anarchistisch, aber in den meisten Fällen sagen wir es nicht beim Namen. Dies ist wichtig, weil das Verstehen von Feminismus als Anarchismus Frauen von ihrem reformistischen Gedankengut wegbringt und zu Revolutionärinnen macht. Wenn wir die Patriarchalität stürzen wollen, müssen wir über Anarchismus reden, so dass wir wissen, was wirklich damit gemeint ist. Feminismus heißt nicht, dass Frauen an die Macht kommen sollen. Es meint, es soll niemand an die Macht kommen. Genauso heißt Sexismus zu überwinden, jede Hierarchie zu überwinden. Und dies bedeutet eine anarcho-feministische Revolution. Als die zweite Welle vom Feminismus in den späten 60er Jahren sich ausbreitete, bekamen viele feministische Gruppen das Bewusstsein der freien Willensäußerung. Wir lernten voneinander, dass Politik nicht da draußen ist, sondern in unseren Köpfen und Körpern und zwischen Individuen. Die Struktur von feministischen Gruppen zeigt eine auffällige Ähnlichkeit zu der von anarchistischen Gruppen, der anarcho-syndikalistischen Union in Spanien, Frankreich und vielen anderen Ländern. Dennoch haben wir uns nicht Anarchistinnen genannt. Anarchismus als ein nicht spezifiziertes Ideal in unserem Kopf. Der intuitive Anarchismus der Frauen wäre, wenn er klarer gewesen wäre, einen unglaublich großen Schritt vorwärts gewesen in den Kampf der freien Willensäußerung. Die radikale feministische Theorie sagt, dass Feminismus die ultimative Revolution sei. Dies ist wahr, aber nur, wenn wir unsere anarchistische Wurzel anerkennen. Wenn wir die Verbindung von Feminismus und Anarchismus nicht sehen, werden wir scheitern. Einmal mehr denke ich, das, was fehlt, ist eine ausformulierte anarchistische Analyse. Organisation muss nicht Spontanität unterdrücken oder hierarchische Strukturen folgen. Die aufkommende Struktur der feministischen Bewegung in den letzten Jahren ist generell den anarchistischen Strukturen gefolgt. Feminismus ist ein Monster mit vielen Köpfen und kann nicht zerstört werden durch eine einzelne Enthauptung. Wir verteilen uns und wachsen in vielen Wegen, welche unverständlich sind für hierarchische Mentalität. Das ist aber nicht so, dass wir die große Macht des Feindes unterschätzen. Feministischer Kapitalismus ist ein Widerspruch in sich selbst. Was wir fordern, ist nichts mehr als eine totale Revolution. Eine Revolution, welche Formen der Zukunft erfindet, ohne Ungerechtigkeit, Dominanz oder Respektlosigkeit, für individuelle Variationen. In Kürze, wir wollen eine feministisch-anarchistische Revolution. Ich glaube daran, dass Frauen wissen, wie man in die Richtung der freien Willensäußerung geht. Wir müssen nur von den fortbestehenden männlichen politischen Formen loskommen und uns auf unsere anarchistische, feministische Analyse fokussieren. Stelle euch nun drei Texte vor, welche in der Sondernummer Feminismus des Schwarzen Fadens im Jahr 1988 erschienen sind. Also es gab noch eine zweite Sondernummer Feminismus. An diesen drei Texten lässt sich gut aufzeigen, an welchem Punkt die Diskussion über Anarcho-Feminismus bis dahin angelangt war oder ist und wo offene Fragen und Widersprüche bestehen. Der erste Text ist von L. Susan Brown und trägt den Titel Warum Anarcho-Feminismus? Brown stellt in ihrem Text die Behauptung auf, dass Feminismus an sich zum Anarchismus dazugehöre, während dies umgekehrt nicht unbedingt der Fall sei. Der Anarchismus fordere die Abschaffung jeder Herrschaft, auch des Sexismus. Der Anarcho-Feminismus kritisiere daher im Unterschied zu anderen Feminismen alle Herrschaftsbeziehungen. Zur Veranschaulichung vergleicht Brown den Anarcho-Feminismus mit dem marxistischen und dem radikalen Feminismus. Den marxistischen Feminismus habe ich ja schon ein bisschen vorgestellt. Also der geht davon aus, dass die Unterdrückung der Frau vom Klassenkonflikt abhängig ist, woraus folgt, dass der Sexismus einen Nebenwiderspruch darstellt. Den Hauptwiderspruch stellt der Kapitalismus dar und erst durch dessen Überwindung kann der Nebenwiderspruch, die Unterdrückung der Frau, aufgelöst werden. Brown bemerkt hier, dass sich die marxischen Begriffe nicht auf die weibliche Hausarbeit übertragen lassen und dass der marxistische Feminismus Macht- und Herrschaftsbeziehungen nicht an sich kritisiere. Sie fügt an, dass Carol Ehrlich dazu meint, die Zerstörung des menschlichen Rechts auf sexuellen Genuss und des Frauenrechts auf Selbstkontrolle durch Beschneidung, Abtreibungsverbot etc. ist nackte physische und psychische Gewalt und Herrschaft. Der marxistische Feminismus befasst sich nicht mit diesen Aspekten. Der radikale Feminismus hingegen ist dem Anarchismus in vielen Aspekten ähnlich. In ihm agieren ebenfalls kleine, dezentrale Gruppen, welche durch Konsensbeschlüsse handeln und auch besteht eine Einheit von Mittel und Ziel. Brown bemerkt, dass jedoch Teile dieser Strömung sich nur auf das Patriarchat als Wurzel aller Herrschaft konzentrieren und oder eine Richtung des Matriarchats fordern. Der zweite Text ist von Friederike Kamann und trägt den Titel Anarcho-Feminismus, Anarchismus und Feminismus. Kamann fragt im ersten Teil ihres Aufsatzes nach dem aktuellen Stand des Anarcho-Feminismus. Also dazu schildert sie so ein bisschen die Entstehung eben mit Peggy Kornick und so. Und dann bemerkt sie, dass am Internationalen Anarchistischen Kongress in Venedig 1984 die Rednerin unter enormem Druck standen, sich am Anfang ihrer Beiträge vom separatistischen Feminismus zu distanzieren, aus Angst nicht angehört zu werden. Vielen Separatistinnen drohte zu dieser Zeit von männlicher Seite der Spaltungsvorwurf. Die Beiträge enthielten rein theoretische Ausformungen des Ansatzes. Der Anarcho-Feminismus krankte an ausgeprägter Praxisferne. Kammann meint daher, dass der Anarchismus vom Feminismus immer neu befragt werden muss, ob er die gesellschaftliche Realität von Frauen nicht nur plakativ, sondern auch praktisch mit einbezieht. Im zweiten Teil ihres Aufsatzes kritisiert Kammann den Anarchismus als Männerbewegung. Der Anarchismus ist ihrer Meinung nach eine Utopie einer nicht-hierarchischen Gesellschaft von Gleichen. Die Rollen der Frauen und Männer werden nicht biologistisch gesehen, sondern als soziale Rollen im Herrschaftsgefüge und sind somit veränderbar. Der Anarchismus fordert die freie Liebe und die Atomisierung und soziale Isolierung durch Kleinhaushalte gilt es zu durchbrechen. Das Thema Frauen sei aber dennoch ein Randthema im Anarchismus. Theoretisch werden Frauen zwar überall mit einbezogen, explizit werden sie jedoch nur im Zusammenhang mit Themen wie Familie, Ehe, Reproduktion, also traditionell weiblichen Bereichen, erwähnt. Und viele Anarchisten trennen, trotz Lippenbekenntnissen zur Befreiung der Frau, nach wie vor zwischen öffentlich und privat und behaupten die Sphäre der Politik für sich. Zudem würden Frauenforderungen instrumentalisiert, um neue Leute zu rekrutieren. Im dritten Teil ihres Aufsatzes schreibt Kammann über den Feminismus. Sie betont, dass sie aus der Perspektive der Frau schreibt, dass sie selbst eine sei. Selbst bezeichnet sie sich als radikale Feministin und sie kritisiert auch scharf Reformversuche. Der Radikalfeminismus habe eine ausgeprägte Analyse des Sexismus als das Gewaltverhältnis, das die patriarchale Gesellschaft prägt, zu bieten. Frauen stehen unter diesem Gewaltmonopol. Männer hingegen können zwar wählen, ob sie die Rolle des Herrschenden einnehmen oder nicht, patriarchalische Gewalt sei jedoch nicht allein eine Willensfrage. Sie sei verankert in Denkstrukturen, Sprache und Männerfantasien. Sexismus bedeutet das Festmachen gesellschaftlicher Hierarchien am Geschlecht und in der Konsequenz die Verstümmelung der Sexualität männlicher wie vor allem weiblicher. Für die Frau bedeutet dies konkret erstens Enteignung der Gebärfähigkeit durch Abtreibung oder Abtreibungsverbot, Verhütung, Gynäkologie als männliche Domäne und Gentechnik. Zweitens Enteignung der sexuellen Lust durch Vergewaltigung, Pornografie und sexistische Werbung. Die Lage beider Geschlechter unterscheidet sich darin, dass Männer, ausgenommen Homosexuelle, zur Erlangung eines sozialen Status nicht ihre Sexualität unterdrücken müssen. Als positive Selbstverwirklichungsmöglichkeit müssen Frauen ihre Sexualität wieder zurückerobern. Tagtäglich konfrontiert mit subtiler Gewaltandrohung und sei es der nächtliche Spaziergang ohne Begleitung, entwickeln Frauen jedoch Vermeidungsstrategien, was eine Verwirklichung lahmlegt. Kammann meint, es gäbe nur Rollenstereotypen, aus denen Frau sich aussuchen könne, auf was sie sich günstigstenfalls reduzieren wolle. Früher im Aufsatz kritisiert sie den Biologismus und fragt, können wir überhaupt eine Weiblichkeit definieren, die nicht von patriarchalischen Antagonismen wie Natur, Kultur abgeleitet ist und deshalb immer ein reduziertes Pendant zum Männlichen bleibt? Abschließend meint sie, die Sexismusanalyse sei die wichtigste notwendige Erweiterung, die der Anarchismus vom Feminismus aufnehmen müsse. Die Situation könne nur von den konkret Betroffenen konkret verändert werden. Deshalb müsste der Feminismus eine autonome, kämpferische Bewegung von Frauen bleiben. Der dritte Text ist von Ariane Granzak und trägt den Titel Anarcho-Feminismus und die Gemeinschaftskritik von Potterkins. Granzak stellt in ihrem Aufsatz die Frage, welche Ziele und Mittel vertritt der Feminismus und wie will er diese in der Tat umsetzen, und damit zur Befreiung der Frau, um damit zur Befreiung der Frau zu gelangen. Ihrer Meinung nach kann die Forderung nach sexueller Gleichheit der Geschlechter nur durch die gemeinsame Entscheidung beider Geschlechter realisiert werden. Die Tatsache, dass die Frauen diskriminiert werden, ist unzulässig und daher müssen die Mechanismen dieser Unterdrückung aufgedeckt werden. Die feministischen Strömungen suchen nach dem Ursprung der Ungleichheit, um sich gegen die These aufzulehnen, die Menschheit wäre schon immer im Kontext sexueller Ungleichheit organisiert gewesen. Einige Strömungen wollen auch nachweisen, dass die Körper beider Geschlechter gleich sind. Gransack fragt sich aber, ist es als Berechtigung des Kampfes für eine egalitäre Gesellschaft nicht ausreichend, ein soziales System, das auf angenommenen natürlichen Ungleichheiten beruht, beenden zu wollen? Was ist der wahre Sinn hinter der angeblichen Notwendigkeit, wissenschaftlich beweisen zu müssen, dass der Anspruch der Gleichheit gefordert werden kann? Die feministische Bewegung hat ihrer Meinung nach weder in einem antikapitalistischen Rahmen begonnen, noch sich in ihm entwickelt. Die Forderungen blieben innerhalb des Systems. Erst im Verlauf haben revolutionäre Ideologien die Gleichheit aus einem antikapitalistischen Blickwinkel analysiert. Nach Gransack wird die Forderung nach Gleichheit erst im Rahmen eines gemeinsamen Kampfes für die Gleichheit aller revolutionär. Abschließend meint Gransack, ich weiß nicht, ob uns ein Anarcho-Feminismus nützlich sein kann. Genauso wenig, wie ich weiß, ob eine reine Frauenorganisation wirkungsvoller wäre. Aber es ist absurd zu trennen, um sich später wieder zu vereinigen. Das Problem bleibt, wie wir kämpfen sollen. Aus dem Vergleich dieser drei Texte bleiben eigentlich Fragen offen. Also natürlich mehrere, aber jetzt hier so ein paar, die mir so ziemlich am Anfang mal ins Auge gestochen sind, werde ich euch jetzt aufzählen. Sind die Differenzen zwischen Frauen und Männern natürlich? Hier ist zu bemerken, dass in einem sehr jungen und auch bekannten, also vor allem in Amerika bekannten FAQ, also Frequently Asked Questions About Anarchism, welches über 2000 Seiten umfasst, also Beschreibung des Anarcho-Feminismus, der sind dann 1,5 Seiten gewidmet, gleich im ersten Satz eben des entsprechenden Abschnitts wird die Behauptung aufgestellt, dass Frauen und Männer grundverschieden seien, dies jedoch kein Grund für eine Ungleichberechtigung sei. Also irgendwie, die behaupten mal das, aber jetzt in den Texten, die ich gelesen habe, der wird eigentlich von dem biologistischen Teil abgesehen. Das ist so eine erste Frage. Soll der politische Kampf für die Befreiung der Frau ein gemeinsamer, gemischter sein, oder soll er eine reine Frauenbewegung bleiben? Wie soll dieser Kampf aussehen? Wie können feministische Forderungen in den männerdominierten Anarchismus integriert werden? Soll sich der Anarcho-Feminismus am Radikalfeminismus orientieren? Brauchen wir überhaupt einen Anarcho-Feminismus? Ich frage mich ein bisschen, ob diese ungeklärten Fragen, so böse gesagt, einen anarcho-feministischen Kampf blockieren. Und ich frage mich aber auch, ob die Beantwortung oder zumindest die Diskussion helfen würde, den Ansatz des Anarcho-Feminismus endlich weiter auszuarbeiten. Ja, und Anouk wird euch nun den Text Der soziale Öko-Feminismus von Jeanette Biel vorstellen. Und der spielt nicht eine geringe Rolle in neueren anarcho-feministischen Diskussionen. Gut, also wie ihr schon gehört habt, ich werde euch jetzt zwei Texte vorstellen. Der eine ist eben von Jeanette Biel und der andere ist von Rosella Di Leo. Kurz zu Jeanette Biel als Person. Sie wurde 1953 geboren und sie ist eine anarchistische Theoretikerin der Sozialökologie. Dann mit dem Besuch des Institute for Social Ecology begann dann 1986 die Zusammenarbeit mit Pupkin. Sie hat eigentlich sehr viele Bücher und Artikel geschrieben, welche so die Ideen des libertären Kommunalismus, der Sozialökologie und des Ökofeminismus verfolgten. Es ist einfach so, sie hat sich 2001 aus der aktuellen Politik zurückgezogen weil sie sich um Bookchin kümmern wollte, der dann 2006 verstorben ist. Dann eben zum Text, also das wäre Teil aus diesem, der soziale Ökofeminismus. Zwar ist der soziale Ökofeminismus ist so eigentlich aus Nordamerika und er baut eigentlich so wie aus vier Strömungen zusammen. Also er hat die Ideen des libertären Kommunalismus, des Anarchismus, Feminismus und Sozialökologie. Und ja, vielleicht zu diesem Herbst umfasst eigentlich ein größeres Potenzial als das damals traditionelle Linke. Und er versprach auch so ursprünglich, die linke soziale und politische Analyse so zu erweitern, dass sie das Beziehungsgeflecht aller Herrschaftsstrukturen beinhaltet. Biel zieht eigentlich so 14 Jahre nach dieser Gründung eigentlich so den Schluss, dass dieses ganze Potenzial, dass das alles nicht umgesetzt wurde und dass der Ökofeminismus sich ja nicht selbst eingeschränkt hat, indem er sich eigentlich nur noch so auf die Beziehung zwischen Mann und Frau konzentriert hat. Aber auf das werde ich dann später noch mal kurz eingehen. Und jetzt gibt es einfach noch kurz drei Entwicklungen des Ökofeminismus. Die erste ist eigentlich so, Frau und Natur wird einfach als die anderen dargestellt. Und dazu gibt es einen einflussreichen Artikel von Sherry Ockner. Und der wirft einfach so die Frage auf, ja, verhält sich das Weibliche zum Männlichen wie die Natur zur Kultur? Und da ist es ein kulturelles Allgemeingut, dass den Frauen so eine engere Beziehung zur Natur zugesprochen wird als den Männern. Und Biel kritisiert einfach diesen Teil, dass wenn sich eine Frau jetzt nur auf die Natur bezieht und die ganze Kultur den Männern überlässt, dann entmenschelt sie sich in diesem Sinne, weil das Argument ist ja, dass eigentlich das Einzige, was ein Tier zum Mensch unterscheidet, ist, dass Menschen eigentlich kulturelle Wesen sind. Also daher sieht man das Problem, dass wenn jetzt einfach die Frau sagt, ja gut, ja, sie stellt sich eigentlich völlig außer Geschichte und überlässt dem Mann eigentlich die ganze Kultur. Und da hat sie auch einen Anteil daran. Das ist mal ein Kritikpunkt. Dann eine nächste Bewegung ist so im kulturellen Feminismus. Und zwar bleiben im kulturellen Feminismus Frauen und Natur eigentlich immer noch das andere, aber nur wird diese Andersartigkeit, das nimmt dann einfach eine kulturelle Form an. Jetzt ist es einfach so, dass nebst diesem biologischen Unterschied zwischen Männern und Frauen ordnen kulturelle Feministinnen den zwei Geschlechtern einfach so unterschiedliche Werte und Wesensmerkmale zu. Und da ist einfach das Problem, dass häufig den Frauen oder diese Werte, die den Frauen zugesprochen wird, die werden meistens irgendwie viel besser bewertet als die der Männer. Und ein paar tendieren auch noch dazu, dass sie irgendwie so sagen, ja, eben Frauen, die müssen irgendwie noch auf weibliche Intuition setzen und so. Also die Frau wird schlussendlich dann wirklich wie eine Göttin verehrt. Und das trägt auch nicht wirklich viel dazu bei, dass man irgendwie so die sozialen Differenzen zwischen Männern und Frauen feststellen kann. Und deswegen verwirft sie eigentlich auch diesen Ansatz. Dann noch eine dritte Entwicklung wird so, dass man dieses Frau gleich Natur, das soll man so zu strategischen Zwecken genutzt werden. Und dann ist es völlig egal, ob das sich jetzt sicher als sozial oder irgendwie biologisch herleitet. Doch Biel findet einfach, wenn Frauen jetzt aus diesen kulturellen Definitionen ausbrechen wollen, dann soll es doch einfach auch möglich sein, dass Frauen das auch schaffen, ohne dieses ewige Laster und dass man sie mit der Natur verbindet. Und Biel legt den Ökofeministen daher eigentlich nahe, so diese mystischen Zusammenhänge zwischen Frauen und Natur einfach mal abzulegen und sich einfach mit dem Beziehungsgeflecht als solches, also das zwischen Frauen und dem sozialen Gefüge, wie mit den Männern herrscht, dass man sich primär mal auf das konzentriert. Dazu gibt es einfach nur, muss man noch einen kurzen Blick auf den Vorgänger des Ökofeminismus werfen und das ist eben der radikale Feminismus. Und zwar hat der frühe radikale Feminismus hat eine konkrete feministische Analyse entwickelt und es wurde auch versucht, alle sozialen Strukturen und Institutionen abzuschaffen, welche die Frauen daran gehindert haben, sich irgendwie voll zu entfalten. Und da, wenn man das als Grundlage hat, dann soll einfach der Ökofeminismus ab diesem aufbauen und sich nun auf das soziale Geflecht konzentrieren. Dann, wenn man so auf das soziale Geflecht konzentriert, kommt dann ziemlich schnell auch mal die Frage mit den Männern. Das ist so ein grundlegendes und allgegenwärtiges Problem der feministischen Bewegung ist, dass eben auch die ganze Gesellschaft befreit werden muss und das beinhaltet ja auch die Männer. Und man muss sich einfach mit der Frage der Männer beschäftigen, weil sie ja auch einen Teil der Gesellschaft darstellen. Jetzt, radikale Feministen haben einmal die These entwickelt, dass die Unterdrückung der Frau nebst der ältesten auch die ursprünglichste Form der Herrschaft ist. Und sie sind der Ansicht, dass wenn der Sexismus erst einmal abgeschaffen ist, dass dann sämtliche Herrschaftssysteme ebenfalls zugrunde gehen. Also sprich, dass dann auch der Kapitalismus dem zugrunde geht. Denn die Befreiung der Frauen verspricht ja auch eine Emanzipation der Männer. Denn diese sind ja ebenfalls an ihre Geschlechter gebunden. Also zum Beispiel, dass sie jetzt irgendwie sagt, ja, sie können ihre Emotionen nicht freien Lauf lassen. Und es ist ja auch so, dass Männer ja eigentlich nicht so ein einheitliches Ganzes darstellen, sondern sie unterdrücken sich ja gegenseitig auch. Und daher wird es einfach vielleicht noch ein wenig das Problem deutlich, was ich vorher kurz mal angesprochen habe. Und zwar, wenn jetzt einfach nur dieser Standpunkt vertreten wird, dass die Herrschaft über Frauen eigentlich so der Prototyp aller Herrschaften ist, dann von diesem Standpunkt aus brauchen sich die Frauen oder die Feministen, die sich damit beschäftigen, müssen sich ja gar nicht mehr so mit der Frage, ja, was ist eigentlich mit Kapitalismus und Nationalismus, sie müssen das gar nicht so beschäftigen, es ist ja dann nebensächlich. Und deswegen ist dann auch das Problem entstanden, dass sehr viele sich dann einfach nur noch so auf die Beziehung zwischen Mann und Frau konzentriert haben. Aber das Problem ist einfach, dass es nicht einmal konkret sagen lässt, ob die Unterdrückung der Frau auch wirklich die ursprünglichste Form aller Herrschaftssysteme ist. Das ist gar nicht wirklich belegt. Und zum anderen unterdrücken sich ja Männer nicht wirklich gegenseitig zum Zweck, damit sie nachher Frauen beherrschen können. Also, ich weiß nicht, also ich finde es ein wenig absurd, diese Idee. Und eben, es ist ja auch so, dass Männer ja wirklich kein einheitliches Ganzes bilden, sondern dass es auch unter ihnen Hierarchien gibt, wie jetzt irgendwie zum Beispiel irgendwie im militärischen Bereich. Und Bill legt daher auch wieder nahe, dass der Ökofeminismus wieder eine Position vertreten muss, die auch explizit antikapitalistisch und antistaatlich ist, weil wenn er das nicht ist, kann er auch nicht wirklich der Ursprung von menschlicher Vorherrschaft nicht wirklich bekämpfen. Aber gleichzeitig kann auch keine sozialistische oder anarchistische Theorie wahrhaftig links sein, wenn sie den Sexismus nicht bekämpft. Und daher sind diese beiden Punkte sind eigentlich für Johnny B. wirklich bindend, dass das ausgeführt wird. Dann ein weiterer Punkt, der angesprochen wird, ist Biologie und Gesellschaft. Und beim sozialen Ökofeminismus werden so biologische Geschlechterdifferenzen werden einfach anerkannt, aber nicht gewertet. Damit sagt die offensichtlichen. Also beispielsweise eben, dass Männer ziemlich oft irgendwie physisch eigentlich stärker sind als Frauen. Oder dass eben, dass die Frau jetzt einfach nur mal irgendwie Kinder gebären kann oder einfach so das Biologische. Aber jetzt unter männlicher Herrschaft gerieten einfach diese Werte, die Frauen verkörpern, einfach zum Nachteil der Frauen. Und viele sind noch so in ihren Geschlechterrollen eingepfercht, dass man ihnen erstmal alle Möglichkeiten zeigen muss, um sich voll entfalten zu können. Dann der soziale Ökofeminismus fordert einfach die reproduktive Freiheit aller Frauen. Also ist auch die Freiheit der Abtreibung mit eingeschlossen. Und auch, dass die biologischen Differenzen, so wie gesagt, anerkannt werden. Und aus unserem Denken sollen diese ganzen hierarchischen Strukturen abgeschafft werden, aus welchen irgendwie resultiert, dass die Anerkennung von Unterschieden zur Hierarchie führt. Und die biologischen Differenzen sind auch insofern wichtig, dass sie auch einen Einfluss auf die Trennung von öffentlichen und privaten Bereich haben. Weil es ist ja wie so in der Geschichte, dass, oder auch im Laufe der Geschichte, dass die Frauen in den Bereich des Privaten gedrängt wurden und Männer dagegen findet man so gewöhnlich in der Öffentlichkeit wieder. Dann geht einfach darum, dass wie im Privaten haben Menschen auch einen öffentlichen Erfahrungs- und Erlebnisbereich durch ihre Beziehung zu Menschen außerhalb ihrer privaten Sphäre. Jetzt ist es einfach, dass dieser private Bereich ist so, also wir müssen euch jetzt irgendwie so 10.000 Jahre irgendwie zurückversetzen, irgendwie zu irgendwelchen Stämmen, die sich jetzt so kleine. Und ja, ist einfach. Ist einfach nein, dass der private Bereich, das ist einfach so dieser Bereich, in dem die Blutsverwandtschaft dominiert. Also das zum Beispiel so irgendwie die Erziehung der Kinder oder so. Das sind so alle Beziehungen, die eben einfach mit den Verwandten geregelt werden. Und alles andere, also das ist irgendwie das Öffentliche, da geht es um Kontakte und Beziehungen mit Fremden sozusagen. Das ist alles, was nicht zum Stamm gehört. Und das sind dann einfach so die Angelegenheiten der Männer. Und jetzt ist es einfach, dass eben so im Laufe der Zeit, dass sich eben irgendwie diese, dass auch es viel mehr Stämme gegeben hat und so, das, dieser ganze öffentliche Bereich, der wurde dann immer wichtiger. Also wirklich dieser Teil, den die Männer vertreten haben, und somit kommt dann dieses Private, kommt dann immer mehr in den Hintergrund. Und eben mit diesem zahlenmäßigen Anwachsen der Stammeskulturen ist auch diese Bedeutung ist einfach viel größer geworden, und daraus sind dann auch diese Geschlechterhierarchien und Sklaverei entstanden. Dann generell dann ein wenig später auch die Entstehung von Nationalstaat und Kapitalismus hatten eine enorme Auswirkung auf die Herrschaft über die Frauen, auch wenn sie nicht bewusst zu diesem Zweck gedacht sind, als auch wirklich auch so auf die Beziehungen auch zwischen den Rassen. Und daher hängt auch die Befreiung der Frauen von der Zerstörung und des Vorrangs des Männers ab, des Kapitalismus und des Nationalstaates ab. Und das ist einfach noch das letzte Kapitel. Und zwar durch die Entstehung des Kapitalismus wird der private Bereich, der sonst schon rückständig ist, der wird immer weiter reduziert. Und zwar, weil jetzt zum Beispiel auch die heutige Marktwirtschaft es den einzelnen Haushalten einfach immer schwieriger macht, dass sie überhaupt noch existieren können. Also wo früher irgendwie noch ein Einkommen ausgereicht hat, um eine ganze Familie zu ernähren, schaffen es heute nicht einmal mehr zwei. Und somit, dass auch die Frau eigentlich jetzt, ja, wie arbeiten muss, also zerfließt dieser ganze private Bereich. Der einzige Vorteil an diesem ist, dass dadurch, dass die Frauen wieder mehr arbeiten gingen, dass sie auch beweisen konnten, ja, dass wir auch wir uns durchsetzen können, also auch wir sind fähig, um uns im öffentlichen Bereich zu zeigen. Das ist das einzige Positive aus diesem. Eben der soziale Ökofeminismus strebt eigentlich nichts anderes an als die Abschaffung von Kapitalismus und Nationalstaat und einfach die Restrukturierung der Gesellschaft so auf dezentrale und gemeinschaftliche Weise, sodass für alle ein ausgefülltes und öffentliches und privates Leben möglich wird. Also die vorgestellten Lösungsansätze sollten lokal sein und sich an der Gemeinschaft orientieren und eine kollektive Fürsorge für ältere Menschen und Kinder bieten. Und die Frauen aus diesem ganzen privaten Bereich wieder herausholen. Und am politischen Leben sollten alle teilnehmen können und man sollte sich gegenseitig kennen und miteinander kommunizieren. Dann strebt der soziale Ökofeminismus, fordert auch, dass beide Geschlechter einen vollumfänglichen Zugang zu den öffentlichen und privaten Bereichen des Lebens haben, dass beispielsweise auch Männer, wenn sie Kinder erziehen wollen, dass sie das einfach auch können. Und es ist einfach so, dass die enge Verflechtung von politischem und privatem auf einer lokalen Ebene ermöglicht so eine völlige Integration aller Frauen. Und auf wirtschaftlicher Ebene soll dies auch möglich sein, da man auf eine kooperative Ökonomie setzt und da auch bei der der Arbeitsplatz nahe beim Wohnort ist, kann auch eine Frau gleichberechtigt daran teilnehmen. Und also fordert auch, dass sich daher auch weiter sollen sich Frauen mit den Männern zusammentun und revolutionär gegen staatliche und ökonomische Hierarchien sich zusammentun und gegen diese ankämpfen. So viel zu Jeanne Biel. Dann komme ich noch kurz zu Rosella Di Leo. Sie ist eine weitere wichtige Anarcho-Feministin der 80er Jahre. Sie hat eigentlich unter anderem zwei ziemlich bekannte Texte verfasst. Der eine ist Ort der Differenz und der Ursprung des Nils oder auf der Suche nach dem Ursprung männlicher Herrschaft. Ist einfach über sie als Person ist praktisch nichts bekannt und einfach diese zwei Texte sind ja im schwarzen Faden erschienen. Und was sie sonst noch von Texten geschrieben hat, das weiß ich jetzt nicht. Dann die Leo kritisiert nicht nur die Rollenfestlegung, sondern sie macht sich eigentlich auf die Suche nach ihren Ursprüngen, wie es eben aus dem Text der Ursprung des Nils oder auf der Suche nach dem Ursprung männlicher Herrschaft deutlich wird, auf den ich jetzt eingehen will. Und zwar nimmt sie an, dass diese sexuelle Asymmetrie, das ist einfach, dass die Frau dem Mann in jeder Situation untergeordnet ist, dass sie nicht natürlich ist, sondern dass sie der Kultur zugeordnet wird. Denn wäre dies nicht der Fall, wäre eigentlich jede Frau mit ihrer Rolle völlig einverstanden und würde sich auch keine Gedanken darüber machen, wie wir jetzt gerade gehört haben, definitiv nicht der Fall ist. Und ein weiterer Beweis zeigt sich auch in der Tatsache, dass wenn man so die verschiedenen Gesellschaften miteinander vergleicht, also ist es völlig egal, ob zeitlich oder geografisch bedingt, dass sie sich stark in ihren Geschlechterrollen unterscheiden. Das heißt, dass diese Rollen oder die Verhaltensweise, welche so als männlich oder als weiblich gelten, dass die gar nicht deckungsgleich sind, also sie sind wirklich völlig verschieden. Eben das Einzige ist einfach eben, wie schon mal erwähnt, irgendwie so die größere Körperkraft des Mannes oder die Fähigkeit der Frau, Kinder zu gebären. Das unterscheidet einfach so die beiden Geschlechter ihren Rollen. Aber die Lea sagt, das sind beides einfach so biologische Faktoren. Und alles, es gibt eben eigentlich keinen wertenden Charakter. Und alles, was dann rundherum geschieht, das ist dann Wertung der Kultur zugeordnet. Und es ist einfach eben, dass die erste Kultur diesen Faktoren seinen wertenden Charakter gibt, indem das Gebären und das Erziehen der Kinder generell, also generell alle häuslichen Arbeiten, die der Frau zugewiesen werden, sind, dass diese von der Gesellschaft als unwichtig empfunden werden. Daher konzentriert sich die Lea auf ihrer Suche im Bereich der Kultur und dabei nimmt sie das egalitäre Gesellschaftsbild von Bookchin als Grundlage. Jetzt müsst ihr euch so eine Gemeinschaft vorstellen, welche auf der Gleichheit aller Individuen, auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit und außerhalb einer hierarchischen Ordnung steht. Und dabei auch noch zu erwähnen, es gibt auch in dieser gibt es auch keine Trennung zwischen öffentlich und privat. Und mit dieser Gesellschaft versucht sie nun die Ursprünge zu zeigen, wie Herrschaft überhaupt entstehen kann. Also es geht jetzt auch bei die Leo darum, dass sie allgemein die Herrschaft, dass sie sich nicht nur auf die Herrschaft Mann über Frau konzentriert, sondern allgemein jetzt. Und zwar geht sie noch auf vier verschiedene Phänomene ein, die diese egalitäre Gesellschaft im Laufe der Zeit verändert haben. Also als erstes ist mal das ökonomische Wachstum zu nennen, welches den einzelnen Mitgliedern so ein unterschiedliches Maß an Reichtum beschert hat. Dann tritt zum zweiten langsam die Arbeitsteilung ein, welche so die Arbeit und das Leben der einzelnen Mitglieder charakterisiert. Und jetzt, wenn diese Rollen oder wenn eine Person eine Arbeit über längere Zeit die ganze Zeit ausführt, dann verankert sich diese wie in dieser Gesellschaft oder in dieser Gemeinschaft. Und es kommt so zu einer Differenzierung, bei der diese ursprüngliche Gemeinschaft so sich ganz langsam so in verschiedene Gesellschaftsbereiche zerfällt. Dann ist als drittes die Trennung von privat und öffentlich zu nennen, welche aus dieser fortschreitenden Differenzierung resultiert. So kommt es einfach, dass das Private oder Häusliche, das der Frau zugeordnet wird, dass es immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird und dass der öffentliche Bereich, also dieser wesentliche Bestandteil der Gesellschaft, das wird einfach immer wichtiger und der Mann, der eigentlich von all diesen häuslichen Arbeiten befreit ist, hat eigentlich daher viel die größeren Kompetenzen, um seine Kontakte zu knüpfen, als es die Frau hat. Dann als letztes ist noch der Wunsch nach Prestige zu nennen. Und dabei unterscheidet die Leo das individuelle Prestige, das ist an an bestimmte persönliche Begabungen gebunden, mit dem Prestige eine Rolle, bei welcher die Fähigkeit mit der Rolle verbunden sind. Und sie sagt einfach, das individuelle Prestige dem Einzelnen und der Gesellschaft ist einfach, das ist der Einfluss und das und die Rolle der Prestige wird einfach so der Autorität zugeordnet. Und der Unterschied zwischen dem Rolle oder dem Prestige einer Rolle und zwischen Herrschaft ist, dass einfach ein Prestige einer Rolle fehlt die Befehlsgehorsam-Beziehung. Und somit sagt sie, dass eigentlich das Prestige einer Rolle die egalitäre Gesellschaftsordnung zerstört, weil sie im Gegensatz zum individuellen Prestige nicht an die Person, sondern an seine Funktion gebunden ist. Und die ausführenden Personen von selbst in eine höhere Position befördert. Also jetzt müsst ihr euch vielleicht so vorstellen, dass irgendwie der Status einer Putzfrau zum Beispiel ist nicht dasselbe wie den eines Beamten. Also es geht jetzt nicht einmal genau, wie sie das jetzt ausführen, es ist einfach nur schon diese Differenzierung. Und das macht auch diese egalitäre Gesellschaft gar nicht kaputt. Dann, die Leo fügt eigentlich dann hinzu, dass das Prestige einer Rolle hauptsächlich zu männlichen Rollen wird und daraus schließt sie, dass entweder dieser Zustand, dass die Frauen diese Rolle nicht besetzen können, bereits Herrschaft begründet oder dass diese sexuelle Asymmetrie schon in der egalitären Gesellschaft vorhanden ist. Und es geht eigentlich so, dass diese egalitäre Gesellschaft ist ursprünglich das Prestige eigentlich auf alle gleichmäßig verteilt. Und dadurch, dass sie sich eigentlich differenziert hat und dass eigentlich die ersten Gruppen, welche dieses Prestige der Rolle eigentlich besetzten, findet sie, die waren noch eigentlich geschlechtlich durchmischt. Also jetzt zum Beispiel irgendwie, dass man jetzt gleichzeitig irgendwie Medizinmänner und Frauen hatte. so dass im Laufe der Zeit dass auch die Frauen sich zurückdrängen ließen. Und so kommt es dann eigentlich, dass der Mann diesen Bereich immer mehr einnahm und somit auch an mehr Autorität gewann, sei das jetzt im politischen, militärischen und religiösen Bereich. Doch sie findet dann auch, dass diese Asymmetrie nicht nur mit dem Prestige und der Herrschaft charakterisiert werden kann und dass somit auch in herrschaftsfreien Gesellschaften so soziale Asymmetrien bestehen, wie diese zwischen Männern und Frauen. Und so kommt sie dann eigentlich zu dem Ende, dass sie eigentlich auch gar keine wirklich klare Antwort geben konnte. Und aber dass sie nur so einen kleinen Teil abgedeckt hat, weshalb eigentlich auch sexuelle Asymmetrie besteht. Und dass es jetzt eigentlich auch unsere Aufgabe ist, dass wir uns ja wie so Livingston, der dazu mal den Nil hinabfuhr, dass wir jetzt uns jetzt auch in dieses Boot einsetzen sollen und so nach diesen Ursprüngen der Herrschaft generell suchen sollen. Ja, das wäre es eigentlich gewesen. Ja gut, dann jetzt der Exkurs zu Judith Butler. Der wird basieren auf einer relativ freien Interpretation Teile ihrer Theorie und derjenigen von anderen Theoretikern und Theoretikerinnen. Ich werde nun vier wichtige Aspekte ihrer Theorie hervorheben, basierend vor allem auf ihrem Buch Gender Trouble, das übersetzt worden ist mit das Unbehagen der Geschlechter, 1991 erschienen. Abschließend werde ich auf die mir hier zentral erscheinende Frage eingehen, ob die Zweiteilung der Geschlechterkategorien aufzubrechen ist und ob gleichzeitig einer oder vielmehr mehrere feministische Kämpfe mit der Kategorie Frauen als Subjekt zu führen ist. Dies macht auch insofern Sinn, als Butler ihr Buch mit der Diskussion der Frage beginnt, ob es sinnvoll ist, die Kategorie Frauen als Subjekt des Feminismus beizubehalten. Also erstens wird Judith Butler als Poststrukturalistin bezeichnet, zweitens als Postfeministin, drittens gilt sie als Begründerin des sogenannten Linguistic Turn und viertens als einflussreiche Theoretikerin der Queer Theory. Es würde diesen Rahmen sprengen, sie eindeutig unter diese Begriffe einzuordnen, und es muss an dieser Stelle genügen, diese Begriffe nur insofern zu erklären, als sie für einen Einstieg in Butlers Theorie notwendig sind. Und für die einleitende Frage, also für das Verhältnis des weiblichen Subjekts und der Zweigeteiltheit der Geschlechterkategorien. So, zum ersten Punkt. Diese Ausführungen beziehen sich hauptsächlich auf Gabriel Kuhns Einführung in die poststrukturalistische Philosophie. Der poststrukturalistische Feminismus, zu deren Vertreterinnen neben Judith Butler auch Namen, die ich nicht aussprechen kann, Luis Irigaray, Monique Wittig, Ellen Sissiou und Julia Kristeva zählen. In dieser poststrukturalistische Feminismus will die Einheit des Subjekts angreifen. Dadurch gerät er in einen Konflikt mit dem traditionellen Feminismus, der mit einer Repräsentationspolitik arbeitet, die ein einheitliches Geschlecht voraussetzt. Der poststrukturalistische Feminismus will die Geschlechterrollen subvertieren und sie als Imitation oder Illusion entlarven. Nun ein Zitat von Wittig. Es geht um vielfältige, einzelne wie kollektive Subjektivierungen von Frauen. Es geht darum, die herrschenden Subjektzuschreibungen und damit die herrschenden Lebensverwaltungsformen zu durchbrechen. Alles zurückzuweisen, was in diesem Existierenden dieser Gesellschaft endlich, definitiv, strukturiert und beladen mit Bedeutung ist. Und am wichtigsten sei nach Irigaray, die allen Frauen gemeinsame Ausbeutung deutlich zu machen und die Kämpfe zu finden, die jeder Frau entsprechen, da wo sie ist, je nach ihrem Land, ihrem Beruf, ihrer Klassenzugehörigkeit, ihren sexuellen Erfahrungen, das heißt je nach der Form von Unterdrückung, die ihr am unmittelbarsten unerträglich ist. Und abschließend noch Kuhn. Die Poststrukturalistinnen wollen nicht die Frau befreien, weil sie nicht an ihre Existenz glauben. Sie wollen vielmehr mitarbeiten an den Befreiungsmöglichkeiten der in der patriarchal diskursiv konstruierten Identität gefangenen Einzelnen. Und nun der zweite Punkt, Butler als Postfeministin. Sie selbst bezeichnet sich als Feministin und sieht sich in der Tradition derjenigen, die im Sinne Beauvoirs die Biologie als Schicksal ablehnen. Sie wendet sich jedoch gegen die feministische Richtung, die zwischen Sex und Gender, also zwischen biologischem Geschlecht und Geschlechtsidentität, unterscheidet. und gegen die Behauptung, dem biologischen Geschlecht, das natürliche Realität besitze, wäre eine soziale Geschlechtsidentität eingeschrieben, die das wahre Wesen der Frau oder des Mannes verdeckt. Und auch gegen eine Geschlechtsidentität, die expressiv sein soll. Sie beharrt darauf, dass diese Unterscheidung unsinnig ist und dass auch das biologische Geschlecht als sozial konstruiert zu betrachten ist. Geschlecht ist nach Butler immer konstruiert und stellt eine soziale Kategorie dar. Es ist eine Norm, ein Regulativ. Sex ist ihr zufolge konstituiert durch Gender und durch den Diskurs der Zwangsheterosexualität. Was das heißt, gilt es nachfolgend zu zeigen. Und nun der dritte Punkt. Der Ausdruck des Linguistic Turn bezeichnet jene sprachliche Wende hier in der feministischen Theorie, die Sprache zum Ort sozialer Wirklichkeit machte. Sprache wird verstanden nicht als beschreibend, sondern als wirklichkeitserzeugend. Das heißt nämlich Folgendes. Anhand einem an Michel Foucault orientierten Diskursbegriff bringt Butler ihre Kritik an den Subjektwerdungs- und Identifikationsprozessen vor, die uns zu geschlechtlich bestimmten Wesen, zu Männern und Frauen macht. Unter Diskurs versteht sie, in Anlehnung an Foucault, ein Ensemble von Sprechweisen und sprachlich-begrifflichen Vorstellungen, die für eine Epoche typisch bzw. konstitutiv sind. Diskurse haben, wie gesagt, eine wirklichkeitserzeugende Wirkung, indem sie bestimmte Begriffe für die gemeinten Objekte hervorbringen. Und demnach sei jeder Zugriff auf die Welt diskursiv gerahmt. Das heißt beispielsweise auch, wenn wir über unsere Körper sprechen oder auch nur nachdenken, so geschieht dies mit der Sprache. Wir haben keinen begrifflichen Zugriff außerhalb der Sprache. In diesem Sinne ist jeder Diskurs produktiv, das heißt wirklichkeitserzeugend. Erstens, indem er Dingen eine Bedeutung zuweist, die sie sonst nicht hätten. Also nichts hat eigentlich nach poststrukturalistischer Denkart von sich aus eine Bedeutung. Und zweitens durch sogenannte performative Sprechakte. Performative Sprechakte sind sprachlich formulierte Äußerungen, die das, was sie benennen, indem sie es benennen, erst hervorbringen. Ein sehr zugängliches Beispiel ist jenes, das von einer Trauung handelt, dass nämlich zwei Menschen genau dadurch verheiratet werden, dass ein anderer Mensch, dazu befugter Mensch, einige bestimmte Worte spricht. Performativ ist jedoch auch in einem weiteren Sinn zu verstehen. Und es meint hier nicht bloß die Darstellung beispielsweise von geschlechtlich kodierten Attributen, sondern ihre Zuweisung zu einem sozialen Geschlecht. Und damit kommen wir zum vierten Punkt, jenen Aspekten von Butlers Theorie, die dazu führten, dass sie heute als Theoretikerin der Queer Theory gilt. Auch wenn sie sich selber als feministische Theoretikerin sieht, die ihren Schwerpunkt in der Erforschung des Zusammenhangs von Macht, Geschlecht, Sexualität und Identität legt. Ein absolut zentrales Anliegen der Butlerschen Theorie ist die Entnaturalisierung der Geschlechterkategorien und der Nachweis ihres Effektstatus. Butler geht, wie gesagt, davon aus, dass Diskurse wirklichkeitserzeugend sind und sie lehnt den Sex-Gender-Dualismus und die ihm zugrunde liegende Trennung zwischen Natur und Kultur und Körper und Geist ab. Sie geht vielmehr davon aus, dass auch das biologische Geschlecht konstruiert ist, und zwar durch Materialisierung. Und dieser relativ komplizierten theoretischen Konzeption, bei der sie etliche andere Theoretiker und Theoretikerinnen durchkaut, möchte ich nur einige mir wichtig erscheinende Punkte erwähnen. Das wäre erstens die Prägung des Natürlichen durch das Soziale und des Materiellen durch das Diskursive. Zu betonen ist hier vor allem, dass ihr wichtig ist, dass es keine objektive, natürliche, unkonstruierte Materie gibt. Und dass Butler jene Haltung ablehnt, die Materie als Basis der natürlichen Geschlechterdifferenz annimmt. Nun ein Zitat von ihr. Materie ist immer bereits durch Diskurse der sexuellen Differenz geformt. Die angeblich rein natürlichen biologischen Tatsachen des Körpers sind immer schon in einer spezifischen Weise geformt, gedacht, genormt, erlebt. In Kategorien wie Mittelmaße oder Auffälligkeiten werden sich immer auch geschichtlich geordnete Interpretationen des Körpers und sie formen den Körper, um den es jeweils geht. Ein zweiter Punkt bei dieser körperlichen Materialisierung ist, dass sie das Butler findet, dass die Vorstellung von Normen unsere Ich-Bildung, unsere Ich-Werdung bestimmt. Und damit meint sie, dass wir unsere Körper durch projektive Idealisierungen sehen. Und noch ein dritter Punkt ist, dass Butler betont, dass sowohl der männliche als auch der weibliche Körper erst sprachlich als natürlich gesetzt werden kann. Nun einige Beispiele, die das Verständnis dieser körperlichen Materialisierung erleichtern sollen. Also es gibt eine Vielzahl performativer Praktiken, die geschlechtlich bestimmte Körper formen. Anhand von Praktiken wie Ernährung, Kosmetik, Sport, Kleidung, Accessoires, Haltung etc. gestaltet sich die körperliche Materialität entlang von Geschlechterrollen. Also, wichtig ist hier vor allem auch, dass Butler dem biologischen Geschlecht nicht eine körperliche Realität abspricht. Vielmehr betont sie, dass nicht nur die Geschlechtsidentität, sondern auch das biologische Geschlecht diskursiv produziert ist. Das heißt nicht, dass uns durch Sprache neue Arme wachsen können, sondern dass die Bedeutung im weitesten Sinn, die wir der körperlichen Realität zuweisen, diskursiv produziert wird, und zwar durch performative Handlungen, Tätigkeiten, durch Sprache. Butler will nun also die Naturalisierung der Geschlechterkategorien entschleiern und deren Effektstatus hervorheben. Das heißt ungefähr Folgendes. Also die Zweigeschlechtigkeit wurde durch uralte Diskurse natürlich gesetzt, und daraus resultiert die Naturalisierung der Heterosexualität. Wir bewegen uns im Feld der Zwangsheterosexualität, und es gilt, die hegemoniale Norm heterosexuell zu sein. Als kulturell lesbar, sogenannt intelligibel, gelten jene Subjekte, deren Zusammenhang zwischen biologischem Geschlecht, Geschlechtsidentität und Begehren der Zweigeschlechtlichkeit und der Heterosexualität entspricht. Die Konstruiertheit dieses Zusammenhangs wird jedoch durch seine Naturalisierung verschleiert. Nach Butler und Foucault ist das gängig als Ursache von Geschlechtsidentität und Begehren verstandene biologische Geschlecht ein Effekt produktiver, also wirklichkeitserzeugender Diskurse und performativer Handlungen. Wie gesagt, lehnt Butler die Trennung zwischen Sex und Gender ab. Vielmehr geht sie, wenn ich sie richtig gelesen habe, davon aus, dass sowohl Gender als auch Sex einen performativen Charakter aufweisen. Dies meint, dass eine ständige Praxis von Wiederholungen, performativer Handlungen oder Äußerungen einen Menschen zu einem geschlechtlich bestimmten Wesen macht. Nicht geschlechtlich bestimmte Wesen kann es übrigens gar nicht geben, nach Butler, da diese nicht intelligibel, also nicht kulturell lesbar werden. Und wieder in Anlehnung an Foucault betont sie, dass es keine Identität vor dem Geschlecht geben kann. Das heißt, im Prozess der Identitätsbildung bekommen wir ein Geschlecht zugewiesen, und dieser Identitätsbildungsprozess ist unabdingbar mit der Identifikation mit einem Geschlecht verbunden. In eben dieser ständig wiederholenden Praxis, in der sich geschlechtlich bestimmte Wesen bilden und die Geschlechterbinarität, also die Zweiteilung der Geschlechterkategorien, aufrechterhält, zieht Butler eine politische Handlungsfähigkeit. Durch sogenannt falsches Zitieren von geschlechtlich kodierten Attributen, durch Travestie etc. kann der Effektstatus von Geschlecht aufgezeigt werden. Die Parodie der Travestie verhält sich zur normalen heterosexuellen Identität nicht wie die Kopie zur Kopie, sondern nicht wie die Kopie zum Original, sondern wie die Kopie zur Kopie. Geschlecht ist nach Butler immer Imitation. In der Queer Theory wird nun Bezug genommen auf die Butlersche Kritik an Identität und Identitätspolitik. Eine Kritik an der Vorstellung, dass Identität als substanziell mit sich selbst identische Kategorie zu verstehen ist. Und die Kritik an einer Politik, die zum Beispiel auf Subjekten mit einer eindeutigen Geschlechtsidentität basiert. Nach Butler und Foucault gibt es keine Identität vor dem Geschlecht. Dies wird durch die mächtigen Diskurse verhindert. Nun möchte ich zur anfangs gestellten Frage zurückkommen, ob es sinnvoll ist, die Kategorie Frauen als Subjekt des Feminismus beizubehalten, und noch einmal Butler zitieren. Das feministische Subjekt erweist sich als genau durch dasjenige politische System diskursiv konstituiert, das seine Emanzipation ermöglichen soll. Die feministische Kritik muss begreifen, wie die Kategorie Frauen, das Subjekt des Feminismus, gerade durch jene Machtstrukturen hervorgebracht und eingeschränkt wird, mittels derer das Ziel der Emanzipation erreicht werden soll. Also sie greift hier jene feministische Politik an, die in ihren Kämpfen die Zweiteilung der Geschlechterkategorien reproduziert. Die Aussage, dass die Kategorie Frauen gerade durch jene Machtstrukturen hervorgebracht wurde, mittels derer das Ziel der Emanzipation erreicht werden soll, besagt erstens, dass wenn wir mit diesen Kategorien operieren, wir sie reproduzieren, und zweitens, dass es genau diese Kategorien sind, die Unterdrückungen erst ermöglichen. Deshalb schlägt Bach davor, Zweckbündnisse zu schließen, die nicht auf eindeutigen Identitäten beruhen. Und Zweckbündnisse, die auch jene mit einbeziehen können, die von Kategorien sozusagen vergessen oder bewusst ausgeschlossen werden. Zum Beispiel bei einem Feminismus, dessen Subjekt die weiße, mittelständische, westeuropäische, heterosexuelle Frau ist, die in einer Stadt wohnt. Abschließend möchte ich noch sagen, dass mir sehr wohl bewusst ist, dass diese Ausführungen für jene, die mit dem Poststrukturalismus und Butler vertraut sind, zu oberflächlich waren und für jene, die das nicht sind, eindeutig zu kurz. Nichtsdestotrotz möchte ich an dieser Stelle auch für einen offensiven Umgang mit oben genanntem Widerspruch plädieren. Nämlich, dass wir einerseits die Geschlechterkategorien aufzubrechen versuchen und uns unserer performativen Handlungen bewusst werden müssen und dass wir andererseits als Frauen feministische Kämpfe führen müssen gegen Unterdrückungen, die Menschen als Frauen betreffen. Und die Butlersche Theorie kann dabei helfen, diese Machtverhältnisse zu verstehen.